Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. So, hallo zu einem Nicht-Thema der Woche über Bildungspolitik NRW und die Aktion Tellerrand. Wollen heute also über Bildungspolitik reden und haben eine ganze Reihe von nordrhein-westfälischen Piraten auf dem Podium, die sich jetzt am besten alle einfach mal ganz, ganz kurz vorstellen. Ja, hallo, ich bin Kay, ich bin vom AK Bildungspolitik NRW und habe also schon vor ziemlich vielen Monaten mit Kira den Termin heute ausgemacht. Also das gibt jetzt keinen aktuellen Aufhänger. Es geht darum, dass wir eben in NRW ein relativ ausführliches Bildungsprogramm haben, unter anderem mit der sogenannten fließenden Schullaufbahn. Und da das manchmal etwas erklärungsbedürftig ist, haben wir jetzt den dicken Engel dazu, um da auch mal für Fragen und Erklärungen und so weiter alle mal da zu sein. Okay, dann mache ich weiter. Ich bin Monika Pieper. Ich bin zurzeit parlamentarische Geschäftsführerin im Landtag NRW, bin Obfrau im Ausschuss für Bildung und arbeite aber auch schon seit mehreren Jahren im AK Bildung NRW mit. Danke Moni, dass du mich ersetzt hast. Masch Manfred, ich bin Mitglied im AK Bildungspolitik NRW und im Landeselternbeirat RW für Kitas. Ich bin Sami Sabine Martini, Mitglied im Arbeitskreis Bildungspolitik und freie Malerin, Seiteneinsteigerin am Gymnasium Schloss Neuhaus in Paderborn, aber nur für Kunst. Ich bin der Willi Wilk-Spieker, AK Bildung NRW, bin Diplom-Sozialpädagoge, arbeite hauptsächlich am Amtsgericht als Sozialpädagoge und habe daneben mit dem Michael Kittlaus den AK Tellerrand vorzugründen, beziehungsweise die Initiative besteht ja schon seit einigen Monaten. Super, vielen Dank. Wir haben für heute ein bisschen Programm vorbereitet. Das erste wäre wirklich mal diesen Schwerpunkt fließende Schullaufbahn und die Grundzüge des Bildungsprogramms NRW mal in Ruhe auseinanderzusetzen und dann hier mit den Zuhörern zu diskutieren. Da würden wir uns eine Stunde für Zeit nehmen und danach dann auf das Konzept Tellerrand eingehen, was das genauso sein soll und was ihr da vorhabt mit dem Nichtantrag für Bochum. Genau, also da würde ich dann vielleicht auch, ich sehe gerade ich weiß mal nicht, wie man es ausspricht, Rotep aus Berlin und Sepp oder wer auch sonst noch Interesse hat, können wir dann mit aufs Podium nehmen für den Tellerrand dann gleich. Ja, Bildungsprogramm NRW, fließende Schullaufbahn, das ist ein modulares Konzept. Also wir haben uns überlegt, wie Schule anders aussehen kann. Also wir wollen natürlich hoffentlich alle als Piraten eine Schule, die Lehrern, Schülern und den Familien einfach zeitgemäße Bildung bietet. Und wir haben uns überlegt, wie wir das erreichen können, haben ein relativ umfassendes Konzept schon 2009, 2010 erarbeitet und jetzt eben bei den vorgezogenen Landtagswahlen nochmal erweitert. Und ja, vielleicht gebe ich direkt mal an Wilk dazu noch weiter. Oder wer sonst will. Ja, also ich denke, wir werden vielleicht die ersten paar Minuten mit Sabine zusammen sprechen, weil wir kurz bevor der Landtag aufgelöst wurde, bin ich also im AK Bildung NRW eingestiegen und der Grund, warum ich dann auch in den AK gegangen bin, war die Laborschule, die hier direkt vor der Tür ist, in der ich also während meiner Studienzeit auch gelernt habe, meine Praktika gemacht habe oder hatte. Und wir haben in OWL nicht viele Dinge, die wir präsentieren können und als OWL-Pirat und Sabine kommt auch aus dem OWL-Bereich, war die Laborschule ein ganz interessantes Medium, das mal auch in NRW und vielleicht darüber hinaus vorzustellen. Warum Laborschule? Die Laborschule vereint eigentlich konzeptionell wirklich alles das, was eine Piratenschule oder eine piratige Schule ausmachen wird oder würde. Und wir haben dann im Juni den ersten Termin gehabt. Das war ein Vorstellungstermin der Schule, der ganz regulär war, wo wir im AK einen Termin gemacht hatten und dabei sein durften und uns unter ein Bild machen konnten von den tollen Konzepten, die im Prinzip, im Juni stand das Wahlprogramm schon lange fest. Wir hatten dann auch die Wahl, wir sind in den Landtag gekommen und wir konnten also feststellen, dass das, was wir in unserem Wahlprogramm stehen haben, eigentlich 1:1 in der Laborschule zu finden war. Oder zu finden ist. Ganz kurz, OWL, für die, die nicht in NRW sind, das ist Ostwestfalen-Laborschule, das ist die Laborschule in Bielefeld. Also falls der ein oder andere davon schon mal gehört hat, die gibt es schon sehr lange und unser Konzept, da steht zwar nicht Laborschule drin, aber das ist eben letztendlich so eine auch erprobte Geschichte, die wir natürlich im Hinterkopf hatten, als wir das Konzept geschrieben haben. Erklär dir da mal, was der Witz ist, was diese Laborschule jetzt so von der Schule, die ich von früher kenne, unterscheidet. Also, dass du hackst. Ich? Ja. Sabine, erzähl du mal ein bisschen was von der Laborschule. Ja, ich war das erste Mal mit da. Irgendwann Mitte des Jahres und jetzt vor kurzem nochmal. Und wir hatten dieses Mal noch keine Führung durch die Laborschule, sondern ein direktes und langes und ausführliches Gespräch mit der Rektorin Professor Dr. Thurn, die uns sehr weitgehend informiert hat. Wir hatten alle das Schulgesetz nun nicht gerade zur Hand, aber wir hatten Auszüge daraus gelesen oder auch mehr. Und sie wies uns dann darauf hin, jetzt im Rahmen der Sekundarschule, wo es ja Möglichkeiten gibt, Schule gleich von Anfang an etwas anders zu gestalten, dass es in diesem Landesschulgesetz erhebliche Möglichkeiten gibt, dafür muss man es allerdings ganz genau lesen, erhebliche Möglichkeiten gibt, Schule jetzt und eigentlich sofort auch schon anders zu gestalten, also Freiräume für Lehrer, Rektoren und Schüler, die man so auf den ersten Blick vielleicht nicht erkennt. Und ich hatte dann im Kopf, eine Veranstaltung zu machen, jetzt weil überall die Sekundarschulen auch an den Start gegangen sind, aber auch zum Teil noch gehen werden, dass man eine Infoveranstaltung macht zum Thema, wie kann man Schule heute schon in Teilen unseres Bildungsprogramms für den 2010 drin steht. Eine Schule mit mehr Selbstbestimmung durch die Schüler und das alles einfach mal verglichen mit der Laborschule, die da ganz beeindruckend ist und die seit 1974, glaube ich, schon läuft. Und da eine Veranstaltung zu machen mit Frau Dr. Thurn, mit Monika Pieper und Birgit Rydlewski, und dann hinterher im Anschluss eine Podiumsdiskussion, einen Monat später vielleicht oder im nächsten Jahr, weil das jetzt alles sehr knapp wird, mit Frau Lührmann, weil da kommt so vieles eigentlich nicht rüber, was in diesem Schulprogramm alles an Möglichkeit steht. Ich würde sagen, vielleicht hat Moni gerade genau das Gleiche sagen wollen, dass wir vielleicht kurz der Übersicht halber mal aufzählen, was wir da genau als Schwerpunkte haben, wo eben teilweise diese Punkte in dieser Laborschule schon umgesetzt sind, nicht alle, aber welche Konzepte da eben in dieser fließenden Schullaufbahn vorgesehen sind. Ich weiß nicht, Moni, möchtest du oder soll ich? Ist mir egal, ich wollte aber das Gleiche sagen. Ich würde gerne mal über diese Grundzüge der fließenden Schullaufbahn eben berichten wollen. Kannst du aber auch gerne machen. Vielleicht ergänzen wir uns. Also ich weiß auch nicht, ob ich jetzt direkt an alle denke. Also Grundzug ist zunächst mal, dass wir keine Klassen haben, sondern Kurssystem, wobei innerhalb dieses Kurssystems die Gruppen auch unterschiedlich groß sein können. Wir wollen keine Ziffernoten mehr. Das bedeutet, dass die Ziffernoten, die meistens schon von einem Klassenzimmer ins nächste nicht mehr vergleichbar sind, durch entweder bestanden, nicht bestanden, also ähnlich wie bei Führerscheinen und Zertifikaten ersetzt werden, was eben dann auch Schulwechsel erleichtern würde, wenn man eben sagt, ich habe Englisch auf dem Level 1 bestanden oder nicht bestanden, die Schule erkennt das dann an. Wie gesagt, das Konzept ist drauf konzipiert, dass wir diese Schulen so organisieren können, dass man zwischen verschiedenen Schulformen, aber langfristig natürlich auch vielleicht auch mal zwischen verschiedenen Bundesländern relativ problemlos wechseln kann. Ja, was haben wir dann noch? Wir haben das Konzept, dass eben Schüler individuell gefördert werden sollen. Das betrifft jetzt nicht nur die Schüler, die zum Beispiel Inklusionsbedarf haben, Förderbedarf, sondern auch nach oben hin. Also auch Schüler, die besonders innovativ, besonders fit sind, dass genau diese Schüler eben auch Förderung kriegen und nicht zu Tode gelangweilt werden in der Schule. Hintergrund dieser ganzen Sache ist, dass man in verschiedenen Fächern unterschiedlich gute Leistungen erbringt und es nicht einzusehen ist, dass da, wo man gut ist, man im Grunde, wenn man in der Klasse unterrichtet wird, irgendwie nicht weiterkommt, sondern immer auf dem Level der Klasse bleibt. Wenn man aber in bestimmten Bereichen nicht so gut ist und längere Zeit braucht, dann droht einem im schlimmsten Falle im jetzigen Schulsystem die Nichtversetzung. Diese fließende Schullaufbahn hätte zur Folge, dass man in jedem Fach oder Fachbereich genau an dem Punkt arbeiten kann, wo man gerade ist. Und wenn man für ein Fach etwas länger braucht, ist das durchaus möglich. Indem man dann Zertifikate erwirbt, kommt man einem bestimmten Schulabschluss näher. Das heißt, man braucht dann eine bestimmte Anzahl von Zertifikaten, um zum Beispiel eine mittlere Reife geschafft zu haben, eine Fachoberschulreife. Ja, gleichzeitig öffnen sich Schulen dadurch auch. Zum Beispiel, wenn Schüler sehr sprachbegabt sind oder einfach als Hobby bei VHS oder sonstigen Kursen besonders toll Englisch oder irgendeine andere Sprache gemacht haben, gibt es keinen Grund, dass die in der Schule das Gleiche nochmal wiederholen müssen. Es geht darum, dass dann eben auch Qualifikationen anerkannt werden, die vorhanden sind. Also genauso haben wir ja jetzt auch schon Schüler, die manchmal ab dem Kindergarten schon Englisch hatten, andere hatten noch gar nicht. Und da brauchen wir die Schüler dann nicht mehr auf ein Level hoch und runter zu bremsen, sondern wir können wirklich optimal auf jeden Schüler ausgerichtet dann eben ein individuelles Bildungsprogramm auch anbieten. Das Ganze viel wichtiger ist, denke ich mal, ist auch, dass Schüler lernen, selbstbestimmt zu lernen, mit ihrem eigenen Tempo und ihren eigenen Stärken und Schwächen. Genau, und das Ganze ist organisatorisch von uns so vorgesehen, dass das zwar Ganztagsangebote sein sollen, allerdings so aufgebaut, dass am Nachmittag der fakultative Unterricht ist. Also das heißt, dass man im Zweifelsfall den Familien nicht dauernd mit einer Ganztagsschule letztendlich auch das Familienleben oder Vereinsleben oder außerschulische Sachen direkt schon wegreglementiert. Schule sollte immer ein attraktives Angebot sein und sich öffnen. Wir wollen letztendlich Schule als Bildungs- und Lernbereich letztendlich nicht weiter verschließen, sondern auch viel neuen Gruppen öffnen. Also wir hatten konzipiert eigentlich die Schule als Lebensraum. Das heißt, wir würden gerne sowohl Eltern als auch irgendwelche Vereine des Stadtteils oder was auch immer gerne mit in den Schulalltag integrieren und so eine richtige Stadtteilschule machen. Das heißt, es muss ein Ort sein, der Anlaufpunkt für den ganzen Stadtteil ist. Dann kann man auch wieder Ganztagsunterricht ohne Probleme machen, weil man ja nicht verhindert, dass Schüler nachmittags in irgendwelche Sportvereine gehen, sondern die werden in die Schule integriert. Ja, wie gesagt, wir können da auch gerne noch weiter noch ein paar Details besprechen. Ihr findet das aber auch verlinkt in dem Pad, das hoffentlich gleich wieder gepostet wird. Wir haben zu diesem Bereich eben die Laborschule Bielefeld besucht, das heißt einige von uns. Und ja, da gibt es zum einen einen Mitschnitt von ersten Besuch im Krähennest. Ich glaube, das habe ich gerade auch noch verlinkt im Pad, wenn ich hole ich es gleich nach. Und ja, die dort waren, erzählen jetzt auch ein bisschen, was da in Bielefeld genau schon heute passiert. Ja, ich würde da einen Mitschnitt machen. Ich glaube, wir tanzen das auf. Ich würde ganz gerne, Sabine, den Bereich der Vor- und Grundschule nehmen und du kannst ja vielleicht dann die weiterführenden Bereiche gleich machen. Ganz wie du willst. Gut. Also beeindruckend ist erstmal, dass natürlich in dieser Laborschule die Grundschule integriert ist und auch eine Vorschule integriert ist. Das heißt, Schülerinnen und Schüler fangen in der 5. Klasse dort an, spielerisch in Gruppen, in kleinen Gruppen zu lernen. Das ist im Prinzip noch vor der eigentlichen Einschulungszeit NRW, die im Moment bei 5 Jahren und 9 Monaten circa liegt. Also Einschulungsfrist ist zurzeit der 31.09. Also die Kinder sind vor der üblichen Einschulungsfrist drin, also ist es im Prinzip eine Vorschule. Dann kommt im Prinzip auch die Grundschulzeit und halt eben noch ein Orientierungsjahr. Bei der Laborschule ist das aufgeteilt in Dreierblöcken. Das heißt also erste, zweite, dritte Jahr, vierte, fünfte, sechste und weiter fortlaufend. Aber im Prinzip ist es eine verlängerte Vorschulzeit. Diese Schule, diese Grundschulzeit und die Vorschulzeit und dann die folgende Sekundarschulzeit werden zusammen an dieser Schule praktiziert. Und das ist sehr attraktiv, weil die Kinder ja schon sehr früh mit dieser Gruppenarbeit sich auseinandersetzen. Wir haben das also gesehen, wir sind reingegangen und da gab es einen Lernort, wo Kinder so ein Thema Ägypten alles Mögliche erarbeitet haben. Das waren die Vorschulkinder bzw. die Kinder aus dem normal üblichen ersten Schuljahr, dort analog zweite okay. Schuljahr. Und das war ganz spannend zu sehen, wie die Kinder an diesem einen Thema in Gruppen gearbeitet haben. Wir haben da jetzt nicht sehr viel Kinder gesehen, weil wir da auch nachmittags waren. Aber man hat eine Schülerin, die das selbst miterlebt hat, konnte das sehr, sehr transparent und präzise und mit sehr viel Emotionen uns erklären. Und wir hatten also das Gefühl, es war sehr kindgerecht, sehr spielerisch, sehr spannend, Wissen sich selbst in diesem Gruppenlernen anzueignen. Das war also spannend. Wir hatten dann auch ganz normal, wie in Kitas auch, draußen einen Bereich, wo gespielt werden konnte, wo ein Spielplatz war. Es gab auch, was sehr wichtig war, was ich glaube, in der heutigen Schule oder was wir also in der Schule haben, diese festen Anfangszeiten gab es nicht. Es gibt eine Morgenrunde. Schülerinnen und Schüler können individuell einsteigen, sehr früh zum Beispiel kommen, können schon spielen miteinander, können an Themen schon arbeiten, dann kommt die Morgenrunde und dann beginnt fließend eigentlich der Unterricht, ohne jetzt eine wirkliche Klingel zu haben und in diesem 45-Minuten-Takt zu sein. Und das ist eigentlich schon der Punkt, diese Taktung aus dieser Schule herauszunehmen, nicht immer in einem 45-Minuten oder dem analog in anderthalb Stunden Rhythmus zu arbeiten, sondern wenn halt vielleicht das Thema zu schwierig ist oder man eine Auszeit braucht, dann wird halt in der Gruppe eine Auszeit genommen, eine Pause genommen und später wieder weitergearbeitet. Es gibt so einen groben Plan, also es gibt schon dann auch wirklich Anfangszeiten, wo jeder da sein muss und auch Zeiten am Ende, wo jeder da sein muss. Es ist aber fließend, die Beginne das ist also sehr spannend gewesen und bietet auch viel Möglichkeiten, wenn Kinder vielleicht gerade in dem Moment in so einem spannenden Thema sind, da nicht die Klingel kommt oder man wartet auf die Klingel, sondern halt eben wirklich in dieses Thema sich vertiefen kann. Das fand ich persönlich beeindruckend. Aus dieser Erfahrung heraus ist ein kleiner Antrag geworden, den wir gerne vom AK Bildung reinbringen würden, nämlich in Bochum und vielleicht auch in ein Bundesprogramm im Thema Bildung. Da geht es nämlich um die Vorschule, Projekt Klasse 0, dass man im Prinzip die Grundschule zukünftig auch schon verändert, anders gestaltet und mehr Möglichkeiten des spielerischen Lernens den Schulen gibt. Dieser Bereich war für mich sehr bezeichnend. Und ja, Sabine, vielleicht machst du dann weiter, wie es nach diesen ersten Blöcken der vergleichbaren Grundschulzeit dann weitergeht. Ja, gern. Ich möchte nur auch noch dazu sagen vorher, das Ganze ist jeweils jahrgangsübergreifend, dass ältere Schüler Jüngeren helfen können oder Jüngere bei Älteren gucken oder auch sich weiter orientieren, wenn sie ihre Altersstufe, was das Können betrifft, eigentlich längst verlassen haben, können sie woanders mitarbeiten. Das hat mir sehr gut gefallen. Und in den späteren Jahrgängen ist so, da werden also Klassen oder Gruppenreisen veranstaltet. Davon sieht eine aus wie eine Selbsterfahrungsgruppe in Richtung Abenteuerreise. Die Schülerin, die uns geführt hat, hat das sehr anschaulich erzählt. Die sind also losgefahren, versorgt mit allem, was man braucht, um sich selbst zu verpflegen. Also quasi der Aufbruch in die Wildnis. Auf eine Skihütte, in der es zwar Schlafmöglichkeiten gibt, auch Heizmöglichkeiten, aber sie mussten sich ihr Holz selbst holen, sie mussten alles selbst mitbringen, sie mussten sich ihr Essen selbst kochen in einer Gemeinschaft. Sie mussten in der Lage sein, kleinere Wunden selbst zu versorgen. Und das hat die Gemeinschaft offensichtlich jeweils immer so zusammengeschweißt, dass das Arbeiten hinterher, miteinander arbeiten, miteinander umgehen, noch einfacher wurde. Dann gibt es auch noch andere Klassenreisen, die laufen nicht ganz so spannend ab, aber wie gesagt, die Schüler sind sehr angehalten, ihre eigenen Lebensräume zu entwickeln und abzugleichen mit denen anderer. In der Schule werden 65% aus bildungsfernen Familien Kinder aufgenommen und 25% sind es, ja, das setzt sich aus allem zusammen, Migranten und ähnlichem mehr. Und es werden auch Kinder im Rahmen der Inklusion aufgenommen, aber nicht so viele. Die werden einfach nur so verteilt in die ganz normalen Klassen, dass sie da ohne große Probleme mitlaufen können. Es gibt jeweils zwei Lehrer, sind keine Lehrer, sondern es sind eigentlich mehr Erzieher, die das Ganze begleiten. Und Zensuren gibt es das erste Mal ab der 9. Klasse. Und die Schülerin erzählte dann, das wäre also, Frau Dr. Thurn sagte das auch schon im Vorfeld, das könnte auch schon mal ein Schock sein, weil bisher jeder Schüler gemessen wurde an dem, was ihm möglich ist und danach beurteilt. Und dann werden aber eben doch Noten verteilt, die so der normalen Schulrealität und dem Ziel, was man am Ende erreichen soll, entsprechen. Und das ist aber dann lange nicht mehr so entmutigend, weil bis dahin ja alle gemeinsam gelernt haben und alle gemeinsam mitgenommen wurden und das geht auch so weiter. Beeindruckend war dann, wie sie erzählte, dass es also Hauptschüler gibt, die das Ganze mit einem großen Latinum verlassen. Und auch was da sonst so geleistet wird in Leistungskursen, da gab es eine Ausstellung. Da kann sich jeder Berliner moderne Designer mehrere Scheiben abschneiden. Wir hatten Kleider designt aus Kronenkork und diese Papiere, die man nicht unter ein Bierglas legt, sondern die man auf den Fuß legt, damit es, wenn es tropft, aufgefangen wird. Und daraus hatte jemand also ein Wahnsinnskleid gemacht. Das wird dann auch ja quasi benotet. Das ist eine Jahrgangsarbeit. Und auch damit können sich Schüler dann hervortun. Und jeder hat irgendeine Leistung in irgendeinem Feld, die eben ganz besonders ist. Ja, also wie gesagt, diese Laborschule ist natürlich nicht die Umsetzung von unserem Bildungsprogramm, aber es ist zumindest ein Ansatz von Antwort auf die Frage, wie kann sowas heute aussehen, wie kann sowas in einem Übergangsbereich aussehen oder wenn, wie so oft, wenn wir als Piraten eben eine völlig anders organisierte Schule anführen, so diese Totalverweigerung kommt, von wegen, das sei in Deutschland nicht machbar. Zumindest in Ansätzen haben wir hier ein Positivbeispiel, wie es durchaus also auch denkbar wäre. Interessant war halt vor allen Dingen, dass Frau Dr. Thurn dann auch sagte, es ist vieles von dem, was an der Laborschule gemacht wird und mit langer Erfahrung ja nun auch schon gemacht wird, eigentlich heute ohne Probleme umsetzbar und ohne Zusatzkosten. Das größte Hindernis ist, dass es manche Eltern nicht wollen, weil sie gerne die Noten haben wollen und dass es die Lehrer und Rektoren jeweils erstmal natürlich auffordert, kreativ zu sein und umzudenken. Und dazu sind nun nicht immer alle bereit. Manche machen auch gerne den Schultrott nach altem Muster weiter, weil da, wenn sich nichts verändert, muss man auch nicht groß umdenken und sich umorientieren. Das ist also ein Problem. Aber das Schulgesetz heute, so wie wir es jetzt haben, lässt Spielraum offen. Und ich denke, das sollten wir jetzt, wo die Sekundarschulen an den Start gehen, auch ganz klar und deutlich herausarbeiten, wo diese Möglichkeiten sind, damit Schüler und Eltern eigentlich auch schon wissen, was es für Möglichkeiten gibt. Denn so wie die Schule im Moment gestaltet ist, in vielen Bereichen, ist sie mehr als abtörnend. Die Kinder gehen erstmal gerne in die Schule, weil sie ja bis dahin immer gerne gelernt haben und weil das auch etwas völlig Natürliches ist, neugierig zu sein und auszuprobieren und Wissen selbst zu sammeln. Aber dann wird ihnen plötzlich etwas vorgesetzt und spätestens nach der Grundschule ist dann das Vergnügen des Lernens eigentlich vorbei. Und das sollte man Kindern ja wohl erhalten. Wo seht ihr dann den Raum für unsere politischen Gestaltungsmöglichkeiten als Piraten? Ja, also ganz klar ist da natürlich der Punkt, dass wir es schaffen müssen, das Bildungssystem so umzubauen, dass letztendlich diese Frage, wie kriegen wir Kinder, die nicht in die Schule wollen, mit Zwang dahin, einfach vom Tisch ist. Also sprich, Schule muss attraktiv sein und zwar nicht nur für Kinder übrigens. Also wenn wir hier von Schule sprechen, wir sollten immer dran denken, dass wir als Piraten vielleicht uns auch davon etwas befreien sollten, immer an Schule als Bildungsort zu denken, sondern wirklich in diesem Konzept lebenslanges Lernen viel stärker verwurzelt zu sein. Also das heißt, Lernen und Bildung an sich ist vielmehr ein Prozess. Und wir wollen als Piraten das zu einer Lebenseinstellung machen und letztendlich nicht zu, ich sage jetzt mal, einem Optimierungsprozess, der auf eine möglichst große Wirtschaftsleistung rausläuft. Körber, sag's mal ganz deutlich. Wir leben immer noch mit dem Begriff der Lehranstalt. Das ist etwas wie Kaserne. Man geht hin und dann ist man so und so lange eingesperrt. Und ob man es jetzt verlässt, ohne Lesen, wirklich Lesen gelernt zu haben oder mit einem Abitur mit einer 1, ist relativ egal. Ist ein hochdramatischer Vorgang, der Schüler wie Lehrer auch krank macht und auf die Dauer sehr, sehr schädlich ist und man merkt es immer mehr. Ich möchte nochmal zwei Aspekte zur Laborschule beziehungsweise auch zur politischen Umsetzung sagen. Zum einen, was eben Sabine noch nicht gesagt hast, Inklusion. Ich bin eigentlich ein Gegner der Inklusion, weil ich glaube, dass wir gesellschaftlich im Moment noch nicht so weit sind, die Inklusion so anzunehmen, wie sie gedacht ist. Die Schule hat, oder die Frau Thun hat dort ein Beispiel genannt, das sich richtig eingebrannt hat im Gedächtnis, wie Inklusion funktioniert und das schon seit 30 Jahren. Da sind ja verschiedene Stärken der Schülerinnen und Schüler. Es gibt sehr gute Schüler, die technisch, mathematisch sehr gut sind. Es gibt Schüler, die handwerklich sehr gut sind. Die haben verschiedene Projekte. Zum Beispiel gibt es ein Catering-Projekt. Und sie sagte, in einer Firma arbeiten ja auch verschiedene Menschen, die verschiedene Leistungsfähigkeiten und Ausbildungsstufen haben. Da gibt es den Chef, der vielleicht eine betriebswirtschaftliche Ausbildung hat oder ein Studium hat. Dann gibt es Prokuristen oder Sekretäre. Und dann gibt es auch die Putzfrau, die auch sauber machen muss und dort auch ihre Berechtigung in dem Team und in der Firma hat. Und sie sagte, genau so sehen wir das auch. Wir sehen diese Inklusion so, dass jeder seine Aufgabe in diesem Projekt findet. Das heißt also, die Schülerinnen und Schüler bekommen nicht extra Aufgaben, sondern die Schülerinnen und Schüler kriegen die in dem Projekt, sie arbeiten alle gemeinsam an dem Projekt, die Aufgabe, die ihrer Leistung entsprechend ist. Und da war das erste Mal für mich das Gefühl, das könnte ich unter Inklusion verstehen und ich könnte verstehen, dass das hier nicht nur eine politisch gewollte, nach außen dargestellte Umsetzung einer UN-Behindertenrechtskonvention ist, sondern dass das wirklich auch gelebt ist. Das ist eins. Das zweite, was ich sagen wollte politisch, wir haben ja jetzt im Prinzip den demografischen Wandel. Das ist das Totschlagargument schlechthin, demografischer Wandel. Wir haben Zahlen, die sinken in einigen Städten nur um 10% oder bleiben stabil, aber es gibt auch viele ländliche Bereiche, wo die Schülerinnen und Schülerzahlen um 30-40% oder 50% sinken. Das heißt, das Schulsystem wird sich auch in den anderen Ländern, also auch an die Kolleginnen hier und Kollegen aus den anderen AKs, haben die gleichen Probleme. Die Schule wird sich ändern. Die Angst im Moment ist, die Sekundarschule wird als Resterampe genannt. Ich nehme diesen Begriff, weil er irgendwann in Dortmund mal gefallen ist zum Thema Sekundarschule. Und ja, und weil Sabine das auch favorisiert hat, den Eltern Möglichkeiten, die Sekundarschule darzustellen, sind wir im Moment aktiv versuchen aktiv diese Sekundarschule zu bewerben, denn sie kann attraktiv sein, denn in der Laborschule zeigt sich, dass das, was wir eigentlich, wo wir Angst vor haben, also Kinder aus sehr problematischen Familienverhältnissen, der kleine Rocker mit der Ballerina zusammen, das war also der Original oder die Originalaussage der Direktorin. Und das funktioniert sehr gut, weil sich das ergänzt, weil wir auf diese Homogenität achten. Und das kann auch in der sozialen Kompetenz sehr viel Erweiterung bedeuten für die Kinder. Und deshalb ist die Sekundarschule vielleicht ein erster Schritt hin in diese Richtung, dieses Bildungsprogramms politisch umzusetzen. Und wir müssen diese Sekundarschule aber attraktiver gestalten. Wir müssen uns jetzt politisch einsetzen, dass diese Sekundarschule angenommen wird. Denn die meisten Eltern lehnen diese Schulform im Moment ab, weil sie Angst haben, dass vielleicht ihr realschulfähiges Kind zusammen mit Hauptschülern und Inklusionskindern lerntechnisch untergeht. Und dazu braucht es Konzepte, die letztendlich bei uns Piraten im Bildungsprogramm drinstehen. Und wie Sabine es eben gesagt hat, unser NRW, ist ja leider jetzt NRW, ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern aussieht, unser Schulgesetz bietet auch die Möglichkeit, Stunden, Ganztag oder auch Notengebung individuell zu gestalten mit Hilfe der Schulkonferenz. Da sollten wir vielleicht auch hinwirken. Wir haben natürlich ein ganz großes Ziel, Schule so zu gestalten, wie Kelber das eben gesagt hat. Aber mittelfristig oder auch kurzfristig hätten wir schon die Möglichkeit, mit der die Sekundarschule so zu gestalten, dass sie in diese Richtung hineingeht. Also für die, die nicht aus NRW sind, was Wilkir sich gerade darauf bezieht, die Sekundarschule, das ist eine neue Schulform hier. Das ist sozusagen die kleine Schwester der Gesamtschule, wo eben de facto häufig Haupt- und Realschule zusammengelegt werden, die hier sehr umstritten ist, auch innerhalb der Piraten nicht so ganz unumstritten, aber das so nur zur Einordnung für diejenigen, die das noch nie gehört hatten. Ich möchte noch kurz zu dem Thema davor, zur Inklusion. Inklusion wird zum Beispiel auch politisch hier in NRW sehr unterschiedlich gehandhabt in der Praxis. Also wir haben, und da wird Moni, denke ich, sinnvoll was dazu sagen können, zurzeit eine Landespolitik, die sich sehr für Inklusion ausspricht, zumindest auf dem Papier. In unserem Piratenprogramm steht drin, dass wir Inklusion haben wollen, also dass die Förderschulen weitgehend abgeschafft werden, weitgehend deswegen, weil wir durchaus nicht glauben, dass alle Schüler in einer Regelschule wirklich problemlos einzufügen sind und dass es auch den Schülern manchmal einfach nicht gut tut. Wir sehen allerdings, dass die eingesparten Gelder zu 100% in die Qualifizierung der Lehrer und der Bereitschaft dieser Schulen, überhaupt vernünftige Inklusion leisten zu können, genutzt werden soll. Und Moni kann vielleicht kurz was dazu sagen, wie es jetzt in der Praxis wohl aussehen wird. Also in der Praxis sieht es so aus, also ich möchte mal eben was zur Gesamtschule sagen. Es gibt einen Gesetzentwurf zum Thema Sekundarschule. Es gibt einen Gesetzentwurf, wo ich durchaus auch die Freiräume für die Sekundarschule sehe. Der Entwurf liegt vor, der geht jetzt gerade in den Bildungsausschuss und wird dann sicherlich ins Plenum kommen. Im nächsten Monat zur Inklusion lässt sich sagen, dass das Bildungsministerium da einiges vorhat, aber die Realität letztendlich sehr viel weiter ist. Das heißt, Inklusion findet schon in vielen Orten an vielen Schulen statt. Leider sind die Ressourcen dort nicht zur Verfügung, die man eigentlich benötigt, um wirklich alle Kinder zu fördern. Und es gibt erste Tendenzen, dass gerade sehr engagierte Schulen, die eigentlich für Inklusion sind, inzwischen auf dem Rückmarsch sind und sagen, das können wir nicht leisten. Also in NRW besteht im Moment einfach die Gefahr, dass diejenigen, die am meisten für Inklusion gesprochen haben, jetzt vor dieser Aufgabe stehen, die sie eigentlich nicht bewältigen können und Inklusion inzwischen sehr kritisch sehen. Also ich denke, zur Inklusion gehört ja auch, dass man erheblich zusätzliches Personal bereitstellt. Ja, aber da muss man Man kann ja nicht jeden Lehrer einfach umschulen und dann macht er das auch noch. Das Problem ist aber, also man muss halt genau hingucken. Es ist halt so, dass man würde sehr gerne mehr Sonderpädagogen einstellen, aber der Markt ist einfach leer. Es gibt keine Sonderpädagogen. Und wenn, natürlich sollen jetzt mehr ausgebildet werden, aber bei einem Studium, was in der Regel 10 Semester umfasst mit Prüfung und Referendariat, ist einfach klar, dass das in absehbarer Zeit nichts wird. Also es dauert dann einfach 5-6 Jahre, bis ich einen Pool an Kollegen habe, die dann auch einsatzbereit sind. Dazu kommt, dass die Weiterbildungsmaßnahmen, die in NRW vorgesehen sind, nur Halbjahr 75 Weiterbildungen ermöglichen, also 150 Sonderpädagogen, weitergebildete Sonderpädagogen pro Jahr ausstoßen können. Ja, also der Hintergrund ist, Moment kurz, dass wir tatsächlich eben, wenn wir in den Ländern Bildungspolitik machen, immer zwischen verschiedenen Blickrichtungen unterscheiden sollten oder uns bewusst sein sollten, dass wir immer in Spannungsfeldern arbeiten. Nämlich zum einen, wir brauchen eine piratige Version, Vision, dieses Bild einer zukünftigen Schule. Ich hoffe, dass wir da länderübergreifend zu sehr, sehr schlagkräftigen Bildern auch kommen und Konzepten, wie wir uns Lernen, Schule, Familien und Bildung generell vorstellen. Wir müssen allerdings auf jeden Fall auch aufpassen, dass über Schlagworte und solche Konzepte teilweise nicht diese eigentlich sehr sinnvollen Ideen politisch wiederum zu Sparmodellen umgebaut werden. Also wie zum Beispiel jetzt, dass man Förderschulen abbaut und zunächst mal hier jetzt die Regelschulen überfrachtet. Das heißt, ich hoffe, dass wir zu viel, viel mehr Bildungsdebatten auch länderübergreifend kommen und immer zweigleisig fahren können. Nämlich, dass wir zum einen Bildungsvisionen, Bildungszielrichtungen für uns selbst endlich vernünftig abklären, aber zum zweiten auch immer ein Auge drauf halten, wie sieht gerade die Tagespolitik aus und in welche Richtung wollen wir die letztendlich in Richtung Kleinschrittigkeit auch verändern. So, jetzt kam eben die Frage, Fragen aus dem Pad. Genau, da haben wir ein paar Fragen oder ein paar Wortmeldungen. Wäre schön, wenn die Fragesteller mal ans Saalmikrofon kämen. Und da haben wir als erstes die Pirateneule, der uns noch nicht sagen wollte, was er fragen möchte. Der Radplatz ist doch am Saalmikro. Ja, aber wir haben die Wortmeldungsliste im Pad und da steht Pirateneule als erster. Wenn der noch da ist, bitte ans Mikrofon, ansonsten Radbert, sprich. Ah nee, Pirateneule ist da. Ich habe die Eule einfach mal hochgezogen. Sehr gut. Was? Danke, ich habe im Moment kein Bild, mein Computer hat sich aufgehängt, aber ich bin froh, dass ihr mich hört. Ich bin nicht dazu gekommen, noch was dahinter zu schreiben, weil ich das Pad nicht mehr aufrufen konnte. Ich bin aus Castrop und engagiere mich hier im Moment mächtig für die Sekundarschule und habe schon Schweißausbrüche gekriegt am Anfang, als ich euch zugehört habe. Aber mittlerweile glaube ich, dass das der richtige Weg ist. Ich hoffe es jedenfalls. Bei uns steht jetzt am 28. ein Bürgerentscheid an und man spürt einfach in der Stadt die Unsicherheit der Eltern, was die Sekundarschule angeht. Ich war in der Ratssitzung und habe mitbekommen, dass also auch geplant ist, eine sogenannte integrative Sekundarschule im Laufe der nächsten Jahre daraus zu machen, jetzt nicht gleich am Anfang. Von meinem Gefühl geht das ein bisschen in die Richtung so, was ihr vorhabt. Soll ich mal eben was zur integrativen und kooperativen Sekundarschule sagen? Ich weiß nicht, ob das eben so klar ist. Ja, bitte, selbstverständlich. Ganz wichtig, dass wir diese Fachbegriffe mal aussortiert kriegen. Es gibt zwei Modelle bei der Sekundarschule. Das eine ist die integrative und dann gibt es die kooperative. Gemeinsam ist den Sekundarschulen, dass sie in Klasse 5, 6 gemeinsam unterrichten, alle Schüler. Das heißt, egal welcher Bildungsstand da ist, es wird in einer Klasse unterrichtet. Ab Klasse 7 gibt es dann einmal die Möglichkeit, kooperativ zu arbeiten. Das heißt, es werden zwei verschiedene oder drei verschiedene Bildungsgänge angeboten, Hauptschule, Realschule, Gymnasium. Die integrative Gesamtschule belässt alle Kinder in einer Klasse, das heißt, alle werden durch Binnendifferenzierung gefördert und nicht getrennt in verschiedene Gruppen. Aber von meinem Gefühl dann doch schon die richtige Richtung, oder? Also ich, wenn das gut gemacht wird, halte ich diese integrative Form für durchaus die bessere, weil letztendlich ist es das ja, was wir wollen, dieses gemeinsame Lernen, dass man natürlich in einzelnen Kursen mal Leute fördert und mal rausnimmt und sagt, da ist eine Gruppe von Leuten, die pushen wir jetzt mal in der einen oder anderen Sache, finde ich durchaus richtig. Aber der Ansatz ist, glaube ich, schon der richtige. Ja, Darf ich dazu noch was sagen? Als Antwort an dich, Pirateneule. Wir haben hier in Paderborn, versuche ich das gerade auf die Beine zu stellen, einen großen Infoabend für Eltern und Schüler und selbstverständlich auch für Lehrer und Rektoren, aber vor allen Dingen für Eltern und Schüler. Da hätte ich dann auch als auf dem Podium die Frau Dr. Thurn von der Laborschule, weil man kann nicht von den Eltern oder auch den Schülern erwarten, dass sie das gesamte diesbezügliche Schulgesetz gelesen haben. Und wenn sie es gelesen haben, dass sie es dann auch verstehen und sehen, wo die Möglichkeiten sind, schon jetzt etwas zu verändern. Und einen Infoabend, wo dann auch genau aufgezeigt wird, was man schon machen kann. Und ich denke mal, das kann man in allen Bereichen in NRW, wo Sekundarschulen an den Start gegangen sind oder noch gehen werden, schon machen. Heißt das, ich könnte Unterstützung bekommen hier in der Stadt? Also von mir auf jeden Fall. Also wenn ihr mich irgendwie zu so einer Veranstaltung einladet, würde ich auf jeden Fall kommen, wenn ich da Zeit habe. Wer bist du denn? Ich sehe noch nicht mal rotes Licht. Monika. Okay, danke. Das ist Monika Pieper, unsere Landtagsabgeordnete, die in erster Linie zuständig ist, auch für Bildung und unsere bildungspolitische Sprecherin. Oh, danke. Ich bin noch nicht so fit mit euch. Musst ja auch nicht. Nein, ich denke mal, dass man das in jeder Stadt finden kann. Es ist nicht immer ganz einfach. Ich mache das jetzt hier für Paderborn und den Kreis, weil ich natürlich auch die Laborschule vor der Tür habe und da schon zweimal war und mich da sehr intensiv auch schon unterhalten habe. Und ich würde dann natürlich auch die Monika Pieper und die Birgit Rydlewski dazu einladen, weil der Abgleich zwischen dem, was wir Piraten in unserem Bildungsprogramm haben und dem, was die Laborschule macht und dem, was in der Sekundarschule möglich ist, schon ganz interessant ist. Pirateneule? Ich höre. Nochmal den Termin für den Bürgerentscheid und für welchen Zeitraum du dir Unterstützung vorstellst. Also bis jetzt haben sich unsere Piraten hier aus Castrop überhaupt nicht positioniert. Wir sind 5 bis 6 und da sind so ziemlich alle anderer unterschiedlicher Meinung. Ich habe von Anfang an hinter Sekundarschule gestanden und habe jetzt einen Stand angemeldet, einen Tag vor der Wahl. Die ist am 28. Aber die eigentliche Arbeit fängt ja danach erst an, weil man einfach merkt, wie unsicher die Eltern hier in der Stadt sind. Pirateneule, vielleicht ist es schlauer, wenn wir das außerhalb von der Diskussion jetzt besprechen und vielleicht, ich weiß nicht, kannst du irgendwie die Telefonnummer, über die wir dich erreichen können, uns mailen oder dass wir uns nochmal im Mumble treffen? Ich habe keine E-Mail-Adresse, natürlich schicke ich die. Also du kannst entweder, ja, hast was zu schreiben da, sonst, ich habe im Pad ky@web.de reingeschrieben, da kannst du mich anmailen oder ich bin auch sicher, dass Moni und Masch bestimmt auch noch gerade eine Mailadresse, wo sie erreichbar sind, ins Pad reinschreiben. Ich hatte mich jetzt gerade gemeldet wegen der räumlichen Nähe zu Castrop. Wer bist du denn? Ich bin Manfred aus Wesel. Okay. Die Ansprechdaten stehen ja alle schon im Pad. Vielleicht schreibt ihr eure E-Mail-Adressen alle, so wie Monika das macht, gerade noch kurz dahinter. Und dann ist ja ein guter Kontakt möglich. Ne? Die Pirateneule hatte eben gesagt, die kommt nicht mehr ins Pad. Ja, vielleicht auch später wieder. Ich versuch's. Vorhin hat sich nur mein Computer aufgehängt. Danke euch auf jeden Fall. Super, dicker Engel vernetzt Piraten. Hervorragend. Das freut mich richtig. Und da war schon das Thema Freiräume des Schulgesetzes angesprochen. Dazu hat, glaube ich, der Hartbert eine Anmerkung. Ja, was heißt Anmerkung? Aber ich meine, ich habe es schon öfter gehört, seit Monaten im Grunde, dass das Schulgesetz oder das Schulrecht, sagen wir mal, weil da gehören ja einiges auch an Verordnungen dazu, also dass das Schulrecht diese Freiräume biete. Und wir hatten ja auch mal angefangen, die ausloten zu wollen. Damals nach dem letzten Landesparteitag noch. Ich muss allerdings sagen, dass ich die nicht sehe. Ich wollte jetzt da ja nochmal konkret nachfragen. Beispielsweise zur Leistungsbewertung wird da ganz konkret das bekannte Notenraster bzw. 15-Punkte-Raster festgezimmert. auch in den Prüfungsordnungen, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, auch in der ganz neuen, in dem Entwurf zu der Verordnung, die Sie jetzt rausgebracht haben, in diesem Dokument hier MMV 16-112, da haben Sie einfach nur die APUS 1 genommen an den entsprechenden Passagen und das Wort Sekundarschule damit eingesetzt. Und genauso sehe ich das auch in dieser ganz neuen in dem ganz neuen Verordnungsentwurf für den jahrgangsstufenübergreifenden Unterricht. Da steht also, solche Sachen, Epochenunterricht und so weiter, kann zeitlich begrenzt erfolgen über mehrere Jahrgangsstufen hinweg, aber die gehen ganz klar vom Regelfall von Jahrgangsklassen aus. Und deswegen, weil Sammy auch immer wieder betont, dass diese Schulleiterin da so irre große Freiräume gerade für die Sekundarschule skizziert habe, würde mich doch mal interessieren, welche das konkret sein sollen. Also ich sehe die nicht und nicht annähernd so weit wie die Laborschule in Bielefeld. Ich kann dir da direkt zu was sagen, also von irre großen Freiräumen hat niemand gesprochen, weder Frau Dr. Thurn noch ich eben. Es sind nur einfach Freiräume da. Und sie sagte selbst, man muss das sehr genau lesen und verstehen können, um das auch zu sehen. Und dass das Eltern und Schüler nicht sehen können, ist logisch, wenn wir schon unsere Probleme damit haben. Moni kann da sicher mehr zu sagen. Ja, also ich würde die Kompetenz einer Schulpflegschaft nicht unterschätzen. Ich glaube, dass es da durchaus Möglichkeiten gibt, bestimmte Sachen durchzusetzen. Und man darf nicht vergessen, dass die Landesregierung diese Sekundarschule also zum Erfolg verdonnert hat. Und insofern glaube ich, dass sie da unglaublich viel entgegenkommen zeigen bei allen Ideen, die da auftauchen, weil man möchte einfach, dass es ein Erfolg wird. Und wenn Schulen sich da engagiert auf den Weg machen, werden die auch sehr wenig Widerstände im Moment treffen. Also die, da haben wir dann genau das Problem, dass wenn Schulen sich auf den Weg machen, was sie auch sagte, ist, was ich auch allenthalben sehe und auch schon erfahren habe, ganz viele, nicht alle, bei weitem nicht alle, ganz viele Schulleiter und Lehrer sind es gewöhnt, in dieser Art und Weise zu unterrichten. Und etwas Neues auszuprobieren, da bedarf es erstmal einer gewissen Kreativität und auch selbstverständlich Planung und Arbeitsaufwand, wobei dann immer leider vergessen wird, dass sich das hinterher auch für Lehrer und Schule insgesamt und vor allen Dingen natürlich für Schüler, aber auch für Lehrer auszahlt, weil es das Unterrichten sehr viel leichter macht, wenn man diesen Aufwand erstmal angegangen hat. Aber sie sagte selbst, es gibt Bundesländer, zum Beispiel Bayern, wo sowas viel eher aufgenommen wird, als gerade in NRW, wo die Laborschule nun direkt sitzt. Und sie hält auch überall Vorträge und sagt was dazu. Aber das Echo ist minimal, und zwar von Lehrern und Rektoren. Ich schließe noch mal kurz an Monis Aussage an, die Frau Thurn und auch selber, dass es wichtig ist, darauf zu achten, dass die möglichen Spielräume großzügig ausgelegt werden. So ist es. Ja, aber Spielräume für was denn jetzt eigentlich? Also ich meine, viele Lehrer sind doch auch sehr unzufrieden mit der Situation in den Schulen, mit Klassen, wo sie da 30, 36, 8 Klässler haben teilweise. Das war ja vor dem Übergang, also bei der Zusammenführung der beiden Gymnasiallehrgänge teilweise ganz schlimm, weil da aber auch überhaupt niemand mehr sitzen bleiben konnte. Überhaupt Thema sitzen bleiben, das kann man bestimmt auch nicht so einfach abschaffen. Freiräume für was konkret? Wie kann man den Unterricht anhand dieser Freiräume in der Schule konkret verändern auf Basis der geltenden Verordnung? Also, ich kann mir das nicht vorstellen. Das Sitzenbleiben gibt es in der Sekundarschule nicht. Das heißt, jeder Schüler wird individuell gefördert bis zur Klasse 9. Dann wird geschaut, auf welchen Abschluss dieser Schüler hinläuft. Dann wird ein Beratungsgespräch mit Eltern geführt, welcher Abschluss für den Schüler der sinnvollste ist oder der erreichbare ist. Und ich finde, die Sekundarschule aufgrund der möglichen Binnendifferenzierung, nämlich alle Schüler in einer Klasse gemeinsam zu unterrichten, das ist schon ein Freiraum, den andere Schulen nicht haben. Also ich denke, dass das ganz viele Möglichkeiten gibt. Zum Thema Noten, wenn eine Schulkonferenz entscheidet, auf Notengebung zunächst zu verzichten, glaube ich nicht, dass sie auf großen Widerstand stoßen würde, wenn das einvernehmlich wäre mit den Eltern. Die andere Sache ist halt, dass es ja unsere Aufgabe ist, jetzt im Landtag durch irgendwelche Anträge sowas einfach auch mal zu fordern für die Sekundarschule, dass diese Spielräume eingeräumt werden. Da muss man einfach konkrete Vorschläge machen und das einfach mal einbringen. Also wenn jetzt dieser Entwurf kommt, dann haben wir ja durchaus die Möglichkeit, unsere Ideen auch auf der politischen Ebene des Landtags vorzustellen. Kannst du dich jetzt besser vorstellen, Radbert? Entschuldige, kurze Frage an Moni. Bist du eigentlich Samstag in Dortmund dabei? Leider nein. Ich fahre morgen zum Fraktionentreffen ins Saarland bis Sonntag. Vielleicht kann der Rainer, der sich auf Wortliste gesetzt hat, gleich was zu Radberts Frage beantworten. Davor haben wir aber noch Pini. Der hat ganz, ganz viele Fragen. Kannst du dich da ein bisschen zeitlich beschränken? So beschränken aber nicht, Pini, sag was. Wir hören dich nicht. Geh mal in Konfiguration und stell das neu ein, bitte. Du bist nicht zu hören. Dann kann jetzt gleich doch Rainer eben was dazu sagen. Ja, Rainer, komm, sag mal. Zu den Freiräumen jetzt, oder was war das? Ja, und Pini meldet sich, wenn er sprechen kann. Ja, okay, zu den Freiräumen. Ich hatte es auch erstmal aus unserem ersten Gespräch so mitgenommen, dass es da relativ gute Freiräume gibt. Hab mir dann auch dieses Schulrecht durchgelesen und diese neue Prüfungsordnung. Da sind die Freiräume schon begrenzt. Aber die Aussage von der Moni war ja jetzt gerade, wenn man sich jetzt Freiräume nimmt oder sie beantragt, dass dann großzügig verfahren wird. Also ich weiß jetzt nicht, ob dann jede Sekundarschule sich dann als Versuchsschule zulassen muss, um bestimmte Dinge zu tun. Ich denke mal, ein Knackpunkt für mich war ja auch das Thema Klassenarbeiten, was in der Laborschule ja gar nicht mehr gibt, sondern dort werden individuelle Leistungen erbracht, auch selbst bestimmt und die dann bewertet, was den Vorteil hat, dass man nicht so eine normierte Kontrolle hat, wo die einen eben ganz gut mit klarkommen und die anderen völlig neben der Spur getroffen werden. Das lässt sich, glaube ich, nicht so umsetzen, dass man auf Klassen arbeiten, dass man an den zentralen Prüfungen nicht teilnimmt und all sowas, was in der Laborschule alles der Fall ist. Ich glaube, das ist eher schwierig. Ich wollte ja was zu Duisburg dann sagen. Ich bin da ja mit einer Realschule, die konkret jetzt zusammengelegt werden muss, in Kontakt. Und die sind auch sehr offen, die sind auch sehr Ansätze zu haben, um sich ja natürlich auch ein Alleinstellungsmerkmal oder ein Schule, die halten könnte, stärkere Kinder, also nicht jetzt die Hauptkinder, die sonst vielleicht an die Real- oder an die Gesamtschule gegangen wären, dann zu animieren, doch an diese Sekundarschule zu gehen. Das heißt, die wollen auch, um Erfolg zu haben, fortschrittliche Konzepte durchaus anbringen. Ob die Laborschule jetzt dann nicht eher nur ein Ideengeber ist, als wirklich ein Vorbild. Also da gibt es, glaube ich, andere Schulen, die eher noch in dem Umfeld der aktuellen Gesetze arbeiten, die auch schon sehr fortschrittlich sind. Kann der Dominik inzwischen sprechen? Pini? Hört man mich jetzt? Ja, jetzt hört man dich. Prima. Großartig. Dasselbe Spiel wie eigentlich immer Mumble. Was heißt mich kürzer fassen? Das heißt weniger Fragen stellen? Dann ist es auch kein Problem. Dann stelle ich mich nochmal an. Dann stelle ich jetzt quasi erstmal nur zwei. Oder? Ja, fangen wir mit den ersten beiden an. Das wäre schön. Okay, machen wir so. Also für mich klingt das ja alles sehr so, als hättet ihr euch relativ nah am finnischen Bildungskonzept orientiert. Also das ist jetzt nur mein Eindruck. Dazu erstmal plus eins. Das finde ich extrem wünschenswert. Meine Frage wäre, vorhin hieß es mal, Ganztagesschulen sollen implementiert werden. Da würde mich interessieren, für welche Sekundarstufen. Heißt das quasi vom Kindergarten an ab bis zur Sekundarstufe 2 oder eben erst ab der Sekundarstufe 2? Und mich würde interessieren, ab wann trennen sich die Klassen effektiv? Dann eben so wie im finnischen Bildungsmodell, dass man sagt, sie trennen sich zum Beispiel ab der 9. Klasse, dass man sagt, man macht eine freiwillige 10. Klasse und weiter. Oder ab wann? Danke. Ja, soll ich? Egal. Zu dem Trennen der Klassen ist es, wie gesagt, an dieser Sekundarschule so, dass die 5 und 6 ist immer gemeinsam alle Schüler. Das geht ja um das Prinzip des längeren gemeinsamen Lernens, was in NRW auf dem Plan steht. Und dann gibt es halt zwei Möglichkeiten. Die einen Sekundarschulen machen es so, dass sie dann tatsächlich in Kurse unterteilen und sagen, das ist der Kurs, der auf den Realschulabschluss geht, das ist der Kurs, der auf den Hauptschulabschluss geht oder auf den Gymnasialabschluss. Es gibt aber auch Sekundarschulen, die sagen, nein, wir machen das durch Binnendifferenzierung, die Klasse bleibt beisammen und man trennt letztendlich dann ja nach der 10, ne, einfach in die, die nachher dann in die Sek 2 gehen. Genau, also das war jetzt die praktische Antwort und wenn du so die Vision haben willst, wo es hingehen soll, da ist eben dieses Kurssystem, wo eben für jeden Schüler individuell das Tempo sich daraus ergibt, welchen Abschluss er haben will und welche Zeit er dafür braucht. Also das heißt, auch diese Frage G8, G9 und so weiter erledigt sich dadurch, dass eben der Schüler für sich festlegt, welchen Schulabschluss will ich erreichen, welchen kann ich auch sinnvoll erreichen, welche Abschlüsse, also Zertifikate brauche ich dafür, um das anerkannt zu kriegen. So würde dann das Konzept mit der fließenden Schullaufbahn als Idee im Moment bei uns aussehen. Zum Ganztag vielleicht nochmal. Also wir finden den Ganztag durchaus wünschenswert, aber ich finde oder wir finden ihn schlecht als verpflichtendes Modell. Also es gibt ganz viele Eltern, die sagen zum Beispiel, ich jetzt gerade im Grundschulbereich oder auch noch drunter in der frühkindlichen Erziehung, dass sie nur eine Betreuung für ein oder zwei Tage in der Woche brauchen, weil sie nur an den Tagen arbeiten gehen und ansonsten ihr Kind auch gerne selber betreuen und was mit dem Kind unternehmen. Und da ist im Moment die Schwierigkeit, dass die meisten offenen Ganztagsschulen, entweder gehst du ganz dahin, also jeden Tag bis um 16 Uhr, oder du gehst überhaupt nicht dahin. Und da müssen flexiblere Modelle her, sodass Eltern da mehr Einfluss drauf haben, dass man zum Beispiel sagt, an zwei Tagen in der Woche hole ich das Kind einfach schon um 1 ab. Also das muss man einfach offener gestalten. Also es kann ja nicht der Sinn sein, dass wenn du zum Beispiel eine Familie hast mit mehreren Geschwistern, dass die Geschwisterkinder, obwohl die vielleicht einen großartigen Garten haben, hoch engagierte Eltern, keine Zeit miteinander verbringen können, weil sie in der Ganztagsschule sind. Also das ist natürlich sozialpolitischer Blödsinn. Muss man dazu sagen, dass der schwarze Peter in der Regel nicht bei der Schule liegt, sondern bei der Schulverwaltung? Ganz genau. Es geht ja jetzt schon bei den Kindergärten los. Also das ist ganz klar eine von den Baustellen, die wir da also auch politisch unter Beschuss nehmen müssen. Ein Problem dabei ist, dass es in NRW so ist, dass die Schulämter, also die Schulverwaltung, die bekommt kein Geld für diese Stelle, wenn das kein Platz bis 15 Uhr ist. Das heißt, wenn ich ein Kind um 13 oder 14 Uhr nach Hause schicke, dann kriege ich vom Land für dieses Kind keinen Zuschuss. Und insofern weigern sich diese ganzen Einrichtungen natürlich, Kinder dann regelmäßig eher nach Hause gehen zu lassen. Das ist ein Finanzierungsmodell. In dem Anschluss würde ich vom Pini gern noch die beiden markierten Fragen im Pad direkt einbringen wollen. Ja, gerne. Also außer Piraten-Oli möchte dann vorher, weil ich weiß nicht, aber ich kann sie auch kurz stellen. Ich glaube, es ist relativ schnell erledigt. Die beiden markierten Fragen sind zum einen, vorhin hat jemand gesagt, es gibt ja dann effektiv keinen wirklich festen Rhythmus mehr. Das kennt man ja auch aus Finnland. Bedeutet das im gleichen Atem, also mit keinem gleichen Rhythmus oder festen Rhythmus meine ich keine feste Schulanfangszeit? Bedeutet das dann nach eurer Meinung nicht, dass Lehrer eventuell zigmal das Gleiche erzählen? Das ist das eine Phänomen, das ja eintreten könnte. Das andere wäre, man beginnt mit dem Unterricht dann in der Praxis, aber trotzdem erst um, weiß ich nicht, 8.30 Uhr. Das ist die eine Frage. Die andere ist, das Kurssystem, ich halte das für super befürwortenswert, das ist extrem wichtig, glaube ich. Welche Kursbegriffe würdet ihr da jetzt tatsächlich befürworten? Auch wie in Finnland, dass man sagt, wir machen geisteswissenschaftliche, naturwissenschaftliche und mathematische Fächer? Ja, ne, also ich würde das auf jeden Fall in diese Bereiche unterteilen und ich denke, jeder Schüler muss dann auch die Chance haben, da Schwerpunkte zu wählen, weil du hast halt immer Schüler, die naturwissenschaftlich unglaublich begabt sind, dann soll man sie da fördern, wo sie es können. Es muss natürlich ein Grundwissen in allen Bereichen da sein, also Kulturtechniken, Grundwissen in Mathe muss natürlich da sein, aber ich glaube schon, dass es auch wichtig ist, Talente herauszufiltern und zu sagen, pass mal auf, das ist dein Ding und dann musst du hier nicht auf die anderen warten, sondern dann fördert man halt in diesem einen Bereich. Künstlerisch, musisch würde ich da noch zunehmen. Das fehlte jetzt, glaube ich. Also es geht ja auch darum, dass du nicht unbedingt immer einen Lehrer als, ich sag jetzt mal, Lernvorturner brauchst. Also die Finnen arbeiten zum Beispiel teilweise mit richtig großen Klassen, die aber dann in kleineren Gruppen unterteilt sind. Aber wir haben zum Beispiel auch mal von dem Konzept LDL, also Lernen durch Lehren, bei der Open Mind einen Vortrag gehabt. Kannst du vielleicht noch auf YouTube auch finden. Das ist auch so ein Konzept, das zum Beispiel auch mit deutlich weniger Lehrerbeteiligung auskommt, wenn es mal angelaufen ist. Also das heißt, dass der Lehrer eher unterstützend dabei tätig, dass die Schüler sich gegenseitig unterrichten. Das heißt, die Lehrerrolle wird sich einfach dadurch so grundlegend verändern, dass deine Frage mit wird der Lehrer x-mal das Gleiche erzählen, nur noch bedingt Sinn macht. Das gilt auch für den offenen Schulanfang. Letztendlich müsste man dann Feierarbeitsmaterialien zur Verfügung stellen, wo jeder Schüler nochmal was nacharbeiten kann, was üben kann. Also das sehe ich überhaupt nicht als Problem, dass das irgendwie dann fünfmal irgendwas erzählt wird. Also der Lehrer als Moderator steht im Vordergrund und nicht der Lehrer als Vortragender. Da könnte man dann vielleicht auch nochmal die Winterhuder Schule in Hamburg, Stadtteil Winterhude, erwähnen. Die gehen jetzt, glaube ich, zum ersten Mal ins Abi. Die gibt seit 12 oder 13 Jahren, diese Schule. Und da wird so gearbeitet. Kann man einfach im Internet finden. So, Pirateneule, du möchtest nochmal über Flyer oder noch was anderes? Ja, ich habe versucht, einen Flyer zu erstellen, aber der war wohl nicht so, wie die Piraten das in Menge der gerne haben wollten, weil hier in Kastrop hat eh keiner mitgemacht. Und wenn ich den so schreiben würde, wie das gewünscht ist, dann wäre er dem Flyer der SPD und der Grünen sehr ähnlich. Und deswegen habe ich bis jetzt mich alleine da nicht weiter dran getraut und wäre glücklich, wenn man mir da helfen könnte. Flyer wozu? Wir haben doch den Bürgerentscheid am 28. und am 27. haben wir den Infostand geplant. Also zur Sekundarschule? Ja, die aber hinterher auch so integrativ werden soll, aber erst ab 2016. Na, immerhin dürfen ja die Bürger bei euch entscheiden. Ja, am 28. In vielen Bereichen entscheiden ja nur die Kinder der dritten und vierten Klasse, beziehungsweise die Eltern der Kinder der dritten und vierten Klasse, über die Form der neuen Schule, die vielleicht begründet werden soll. Mir geht's erstmal um die Formulierung in diesem Flyer für die Sekundarschule. Ja, vielleicht solltet ihr wirklich da zunächst mal telefonieren. Also ich glaube nicht, dass das hier und jetzt tatsächlich zu einer vernünftigen Lösung kommt. Ja, das ist jetzt mal ein Spezialthema, das finde ich gut. Wir könnten, ihr könntet ja direkt in Kontakt miteinander treten. Die E-Mail-Adressen sind ja alle da. Aber wir haben jetzt noch die Kostenfrage von Pini. Ja, unter anderem, Sekunde, kurz das Pad aufrufen, da. Genau, vorhin hat jemand gesagt, dass in der Laborschule festgestellt wurde, dass es da dann tatsächlich eigentlich kaum zu Zusatzkosten kommt. Es hat aber dann im gleichen Atemzug auch jemand erwähnt, dass in den Klassen zum Beispiel zwei Erzieher, zwei Lehrer, was auch immer, wie in Schweden beispielsweise, eigentlich dauerhaft sein sollen. Da würde mich interessieren, wie wird das finanziert? Weil momentan ist das Bildungsbudget ja ohnehin schon, also zumindest in Bayern, extrem beschränkt, das ist das eine. Und an den Willi würde ich gerne die Frage stellen, du hast vorhin gesagt, dass du eigentlich eher Gegner der Inklusion bist. Ich fasse das jetzt mal nicht so auf, dass du generell gegen Inklusion bist, sondern dass du es für die Schulen viel schwierig hältst. Mich würde interessieren, wie definierst du Inklusion? Bei uns in Bayern ist es beispielsweise nach dem Flüchtlingsrat zum Beispiel so, dass man da also von zum Beispiel körperlich oder geistig behinderten Menschen spricht, aber eben auch von Migranten. Also ich will das jetzt nicht gleichsetzen, aber das wird da häufig in einen Topf geworfen. Warum hältst du nichts von Inklusion? Danke. Vielleicht kann ich zu der ersten Frage was sagen. Also die Bielefelder Laborschule ist eine Modellschule, die läuft seit über 30 Jahren. Und diese Schule wird nicht nur vom Ministerium finanziert, sondern auch von der Universität Bielefeld. Das heißt, die haben schon andere finanzielle Voraussetzungen, als es manch andere Schule hat. Die Laborschule nimmt auch im Haushaltsplan vom Land NRW immer eine Sonderstellung ein und bekommt da Zuwendungen im Moment, die andere Schulen nicht bekommen. Und ja, da geht es dann darum, man muss darauf einwirken, dass das, was die Laborschule bekommt, im Bundesstandard für alle Schulen wird. Dass das nicht einfach ist, ist klar. Aber wir stehen halt für Bildung und wir glauben halt, dass in Bildung mehr Geld einfließen muss. Das muss man halt immer wieder fordern. Also die Kosten... Wir haben im Bildungsprogramm auch nicht behauptet, dass wir kostenneutral sind. Also es ist eine ganz klare Aussage, wir wollen mehr Geld in den Bildungsbereich. Das wollte ich eigentlich hören. Dennoch als Antwort auf den Fragesteller, Kostenneutralität ist gesamtgesellschaftlich gemeint gewesen in der Aussage von der Frau Professor Thurn. Darauf abzielend, dass Folgekosten wie Sozialtransferkosten, Kranken, also Depressionsbehandlungskosten und so weiter, und der Schulart der Laborschule deutlich geringer ausfallen werden. Das ist natürlich eine Investition in die Zukunft. Nochmal zu der Belegung, was Lehrer und Betreuer betrifft oder anderes Personal. Gibt es zwei Stellen, die zusätzlich bezahlt werden für Erzieher. Und dann gibt es noch die Freistellung von Lehrern für Weiterbildung und Forschung. Und was war noch? War nicht eine Entschuldigung. Meine zweite Frage ging ja noch an Willi. Ich weiß nicht, ob der gerade da ist. Ja, ich bin da. Super. Gut. Also ich möchte ja jetzt keine Inklusionsdebatte aufkommen lassen. Und ich habe das natürlich auch ganz provokativ, sage ich immer, dass ich also kein Freund der politischen gewollten Inklusion bin. Ich betreue seit 20 Jahren Behinderte, weil ich als Betreuer meistens mit 18, also Kinder mit 18 oder junge Erwachsene mit 18 bekomme. Und ich denke einfach, das Problem ist, dass wenn wir die Inklusion an den Schulen durchführen, sehe ich das. Das ist also ein praktische Erfahrung, die ich habe, dass es unheimlich schwer ist, die Kinder oder Jugendlichen, jungen Erwachsenen nach der Schulzeit unterzubringen. Das war früher vor 20 Jahren noch deutlich einfacher. Das Problem ist aus meiner Sicht heraus, dass Inklusion im Prinzip von ganz klein bis ganz alt funktionieren muss. Das ist ein gesamtgesellschaftlicher Auftrag. Inklusion ist auch eine Sache, die auch emotional vom Herzen kommen muss. Die muss von den Leuten getragen werden. Und ich sehe es jetzt im Moment, dass Kinder in Schulen in Inklusionsklassen sind, wunderbar mit ihren Freunden zusammen sind, auch durchaus, nicht immer, aber durchaus häufig mit ihrer Behinderung akzeptiert werden. Und dann plötzlich kommt der Moment, was mache ich nach der Schullaufbahn? Und dort sozusagen vor eine Wand fahren. Es bleibt meistens nur die Behindertenwerkstatt. Das heißt also, auf der einen Seite will ich Sonderschulen, sonderpädagogische Schulen, Schulen für Erziehungshilfen abbauen. Ich will diese Separierung abbauen. Und auf der anderen Seite, wenn dann halt eben das 10. Schuljahr beendet ist, vielleicht an einer Gesamtschule, Oberstufe ist dann vielleicht nicht möglich, wegen der fehlenden Qualifikation, die ja notwendig ist. Und dann kommt im Prinzip der Moment, was mache ich? Dann kann man vielleicht noch über verschiedene Berufsförderwerke gucken, aber ganz ehrlich, aus der praktischen Erfahrung heraus, eine berufliche Integration für Behinderte ist aktuell unheimlich schwer, fast nicht möglich, und es ist der Weg meistens wirklich nur in die Behindertenwerkstatt. Und da sehe ich im Prinzip das Problem, wenn man jetzt wirklich diese Inklusion in Schulen umsetzt, aber dann danach, nach den Schulen, in Ausbildung, in Berufen, in da keine Perspektiven hat, dann ist das für den jungen Erwachsenen, für den Jugendlichen frustrierender noch, als es bisher ist. Darf ich dazu eine ganz kurze Nachfrage stellen? Dauert eine Minute? Ja. Also dazu ja erstmal plus eins. Mir ging es jetzt eigentlich tatsächlich eher um die Begrifflichkeit Inklusion. Das bedeutet für dich, wir sprechen bei der Inklusion von Behinderten. Wir sprechen dabei beispielsweise nicht von Migranten. Ja, also in der Inklusion, wie schon gesagt, ich komme als Pädagoge, arbeite ich mit der UN-Behindertenrechtskonvention. Dort ist das erste Mal eigentlich dieser Begriff Inclusion, der damals, sage ich mal, in der Übersetzung der damaligen Bundesregierung, auch heute noch Bundesregierung ist, wurde das als Integration übersetzt, Inclusion. Aber da war das erste Mal dieser Begriff Inclusion im Rahmen der UN-Behindertenrechtskonvention. und deshalb fasse ich das meistens auch im Rahmen von Behinderung auf. Sicherlich gibt es, den AK Inklusion, da wird das natürlich ein bisschen weiter gefasst, auch mit Migranten, aber das habe ich jetzt nicht gemeint. Okay, danke schön. Kann ich das vielleicht nochmal ergänzen? Natürlich sind auch letztendlich Migranten damit gemeint, denn wenn man sich aus dem Sozialgesetzbuch mal die Definition von Behinderung ansieht, dann heißt das nur, dass ich auf Dauer oder auf absehbare Zeit aufgrund psychischer, sozialer oder körperlicher Beeinträchtigung nicht an der Gesellschaft teilhaben kann, gleichberechtigt. Und dann trifft das definitiv natürlich auch Migranten. Dann heißt das ja aber nach deiner Aussage jetzt ganz klar, dass man Migranten beispielsweise in gesonderten Klassen unterrichtet. Ist das korrekt? Nein, also faktisch findet Inklusion in der Schule statt, da Migrantenkinder natürlich inklusiv unterrichtet werden, schon seit Jahren. Wenn wir mal gucken, in NRW ist es so, dass in vielen Klassen über 50% bis zu 90% der Schüler Migranten sind. Das ist eine inklusive Klasse, selbstverständlich. Ja, das war die Frage. Danke. Dann würde ich jetzt gerne bitte mal Algol und Pirateneule zusammen bitten. Also zuerst Algol die Frage und dann Pirateneule, was du erlebst, ist das die Lösung? Jo, erstmal morgen. Es geht um Folgendes. Wenn wir ein ganzes Angebot einrichten wollen, dann kommen ja noch andere Bereiche dazu. Es muss eine Kantine geschaffen werden, die IT-Räume müssen ja erweitert und gepflegt werden, die ganze Technik im Hintergrund. Ist da eigentlich auch dran gedacht, dass man dafür Personal einstellt, der vom pädagogischen Teil getrennt ist und praktisch einen Zweig aufmacht? Der muss, wie gesagt, auch geführt werden, also praktisch den Betrieb vom pädagogischen Teil trennt. Und besteht dann die Möglichkeit, bei geeignetem Personal die in abends in AGs mit reinzubringen oder nachmittags in AGs mit reinzubringen, die ja dann praktisch den praktischen Teil übernehmen können der Schulausbildung oder der schulischen Ausbildung, der ja komplett untergegangen ist bisher. Ja, kann ich was zu sagen? Das ist ja jetzt schon möglich. Im Grunde geht es ja auch darauf hinaus, dass wir möglichst viel selbstständige Schule wollen. Das heißt, die Schulen brauchen ein Budget, indem sie selber entscheiden können, wen sie für welche Zwecke einstellen. Und die selbstständigen Schulen, die im Moment am Start sind, machen das ja auch, indem sie zum Beispiel Handwerker einstellen oder wie du sagst, ITler, die so einen Computerraum betreuen. Und das muss auf jeden Fall sein, weil ich glaube, dass wenn eine Schule Leben darstellen will, dann brauchen wir die Leute mindestens so dringend wie die Lehrer. Vielleicht kann ich da noch was aus der praktischen Arbeit sagen. Ist es so, dass hier bei uns in Nordrhein-Westfalen und zumindest in dem Rahmen Paderborn, Kreis Höxter, es so ist, dass Realschulen und Hauptschulen im Prinzip als gemeinsame Schulen schon gebaut wurden. Das heißt, man hat also zwei Schulhöfe, hat zwei Gebäude, die aber ziemlich identisch sind, die direkt nebeneinander sind. Es ist so, dass diese Entwicklung mit der Übermittagbetreuung schon ja ein längerer Prozess ist. Von daher wurden Kantinen gebaut, schon vorweislich schon seit einigen Jahren ist dieses Konzept da, dass man eine Mittagsbetreuung anbietet. Diese Mensen sind natürlich auch geeignet halt eben für die Nachmittagbetreuung, beziehungsweise halt auch jetzt für diese Ganztagsschulen oder die Sekundarschule. Und betrieben werden kann sie, und das haben wir jetzt als Konzept, was ich ganz toll finde, zum Beispiel bei Kolping, die dann halt eben die Beiköche und Köche halt aus ihrem Bereich mit Menschen mit Behinderung dort in halt eben beschäftigen. Und da gibt es interessante Kooperationen. Müsste man aber vielleicht dazu sagen, dass leider nur für die Schulen zutrifft, die ihr Essen nicht aus Containern beziehen, sondern wo direkt frisch gekocht wird. Ja, nun wobei nicht unbedingt, es ist auch das Anreichen, gerade bei die arbeiten ja in Kolping in Ausbildung des Servicebereichs und der Beiköche, das sind ja so Servicebereichkräfte und dort wird halt eben natürlich das Essen in Containern geliefert und dann halt natürlich angereicht und das ist auch eine Arbeit, die durchaus durchgeführt werden muss, ne, klar. Das beantwortet aber noch nicht so 100% meine Frage, weil wem sind die personalrechtlich und weisungsgebunden? Muss das der Rektor mitmachen oder hat der einen an der Seite, der aus der Wirtschaft kommt und anders agieren kann? Weil ich bin ganz ehrlich, ein Lehrer und ein Rektor ist nicht unbedingt wirtschaftlich fit und über die Abläufe vollstens im Bilde. Ja, also im Moment ist das meistens der Rektor, aber es gibt ja durchaus so Modelle, dass der Rektor die pädagogische Aufgabe übernehmen soll, und ich sag mal, einen Verwaltungsmenschen an der Schule geben muss. Das halte ich auch für durchaus sinnvoll, weil, wie du sagst, der Rektor hat ja keine Verwaltungsausbildung und ich denke, dass jemand anders da durchaus besser für geeignet ist. Und wenn der Rektor dann mehr Zeit für pädagogische Sachen hat und auch vielleicht mehr Unterricht übernehmen kann, macht das durchaus Sinn. Diese Modelle gibt es und da muss man einfach schauen, dass man die jetzt umsetzt. Also aber da glaube ich auch, dass es da Räume gibt, dass das durchaus möglich ist. Zumal unter Umständen jemand, der die Verwaltung der Schule übernimmt, gar nicht so viel kostet, wie zum Beispiel ein Rektor im Moment an einer Gesamtschule oder an einem Gymnasium. Und würde gern als letzte Frage zu diesem Komplex noch die von Rainer zum Thema Lehrerausbildung dran nehmen. Ja, in dem Zusammenhang jetzt, was wir alles auch uns wünschen von der Schule, ist ja jetzt schon mehrfach angeklungen, dass die Lehrer da auch irgendwie dann anders agieren müssen. Das heißt, eigentlich kann man so ein neues Schulkonzept oder Bildungskonzept ja auch nur zusammen mit einer Änderung in der Lehrerausbildung nach vorne treiben. Das kann man ja eigentlich nicht erstmal das eine machen und dann mit dem anderen anfangen, ne? Gibt es dazu Aussagen jetzt im Programm schon in der Richtung? Also für mich sieht es heute so aus, es wäre vielleicht sinnvoll, die Lehrerausbildung wieder aus der Hochschule mehr so in so eine pädagogische Hochschule reinzupacken, wo der Fokus nicht so sehr auf dem Fachlichen liegt, was im Moment sehr extrem ist in meiner Wahrnehmung. Meine Tochter studiert fürs Lehramt, sehr fachliche Ausrichtung und immer noch nicht viel mehr pädagogische Ausrichtung, als es bei mir vor 25 Jahren war. Also wir haben im Programm, Monik muss mich korrigieren, falls ich mich jetzt irre, ich glaube zur Ausbildung selbst nichts gesagt, aber wir haben was gesagt zur Fortbildung. Also wir gingen jetzt erstmal davon aus, wie wir eben diesen Übergang auch hinkriegen und was wir als Sofortmaßnahmen haben wollen. Und es ist sicher einfacher, die Lehrerfortbildung erstmal zu ändern als die Lehrerausbildung. Da gehen wir davon aus, dass wir 10 verpflichtende Tage waren es, glaube ich, Fortbildung für die Lehrer haben, wobei die an Universitäten stattfinden sollen, unter Einbindung eben von den aktuellen Forschungsergebnissen und dass dadurch eben eine sehr viel stärkere Orientierung am wissenschaftlichen Stand und eben nicht immer diesen völlig veralteten wissenschaftlichen Konzepten erfolgen soll. Also ich kann dazu sagen, dass die Lehrerfortbildung im Moment im Gespräch ist, dass es ganz gute Angebote gibt. Also ich habe selbst an mehreren Fortbildungen teilgenommen zum kooperativen Lernen, das heißt weg von diesem vortragenden Unterrichtsstil hin zu dieser Moderation von Unterricht. Das wird im Moment in NRW flächendeckend angeboten. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Zur Lehrerausbildung kann ich sagen, dass auch da was im Geschehen ist, es wird geändert. Ich glaube, dass die praktischen Anteile enorm erhöht werden müssen. Der Schulanteil muss erhöht werden. Praktikas müssen mehr angeboten werden. Und ich stimme dir durchaus zu. Also Didaktik und Methodik steht halt im Studium immer noch im Vordergrund und die Pädagogik, die macht man so ein bisschen mit. Und das finde ich auch schlecht und schade. Ich sehe da noch ein ganz anderes Problem. Das sehe ich bei uns am Gymnasium, wenn die Referendare dann kommen. Da hat man, die machen selbst die Erfahrung und die Kollegen machen die Erfahrung auch, dass sich herausstellt, dass da nie irgendwo sowas Ähnliches wie ein Praktikum passiert ist. Die kommen von ihren Schulen, gehen an die Universitäten, die mittlerweile ja auch sehr verschult sind, und dann stehen sie plötzlich vor einer Klasse. Und das ist ein echtes Problem, weil sie an Rüstzeug dafür außer theoretischem Unterricht eigentlich nichts mitgebracht haben. Also ich kann ein bisschen was dazu sagen zur Lehrerausbildung. Mein Mann ist vor ganz wenigen Jahren erst als Quereinsteiger über normales klassisches Referendariat hier Lehrer geworden. Im Moment ist es sogar so, dass hier so auf diese Frontalunterrichtssachen, also gegen die Frontalunterrichtssachen geschult wird, dass es fast eine Überforderung ist, wenn du mal schaust, wie die Lehrproben im Moment aussehen. wie die zurzeit aussehen müssen, damit die wunschgemäß sind. Also ich glaube, dass wir da tatsächlich, wenn das stärker an den Universitäten und praxisbezogen ist, viel gewonnen haben. Aber im Moment ist es tatsächlich so, dass man unglaublich auf Gruppenarbeit, Dynamik, Selbstmotivation, individuelle Förderung und so weiter abzieht. Die Frage ist immer, ob es zielgerichtet und praxisorientiert ist und ob man eben nicht eine gute Mischung letztendlich zielführender organisieren könnte. So, an dieser Stelle würde ich jetzt gerne mal reingrätschen, weil wir haben noch ein zweites wichtiges Thema heute. Thema Konzept Tellerrand. Da haben wir noch ein paar Piraten aus anderen Ländern als NRW da. Die können gerne hochkommen jetzt. Und ich glaube, Willi, du wolltest das vorstellen. Ja. Da sollte der Allgäu vielleicht hochkommen. Ja, ja. Allgäu und der Sepp und der Rotem aus Berlin sehe ich und. Ja, ja, ne, Berlin. Also Rotem auch und. Ja, hallo erstmal. Sepp, Rotem und Allgäu, vielleicht stellt ihr euch mal kurz vor. Ja, fange ich ganz einfach an. Ich komme aus dem KV Darmstadt-Dieburg, also aus dem Landesverband Hessen. Bin da Mitglied im AK Bildung. Und ja, ich bin zwischenzeitlich auch mal beschäftigt bei freien Bildungsträgern. Bin gelernter Ausbilder, komme also aus der praktischen Seite. Und dann den Rest machen wir nachher. Krisch. Gut, mache ich mal kurz weiter. Christian Alkemper, Baden-Württemberg. Ich versuche im Moment, allerdings habe ich da noch keinen Kontakt aufgenommen, die im Moment wohl tote AG Bildung hier etwas wiederzubeleben. Wie wir da jetzt weiter vorgehen, weiß ich jetzt noch nicht genau, aber man wird es hoffentlich in Kürze hören. Und das Tellerrand-Konzept, was ich bis jetzt gehört habe, klingt sehr interessant, gerade weil ich auch jemand bin, der die Bildungspolitik, gerade die schulische Bildung, wieder Richtung Bundespolitik hochheben möchte. Ja, Berlin. Oh, hi, ich bin Andreas vom Bildungsgott in Berlin und da sitze ich jetzt auch gerade hier und alle zu. Ja, ich hatte ja mit Sepp aus Hessen schon mal versucht, so ein Netzwerk anzustoßen und jetzt sind wir über den Tellerrand gestolpert und ich finde das total super und freue mich, dass man dort die Meinung von unten nach oben tragen kann. Ja, ich bin der Sepp aus Frankfurt. Ich habe den AK Bildung in Hessen gegründet letztes Jahr und versuche das etwas zu koordinieren. Und ja, auf dem Bundesbildungstreffen haben wir die AG Bildungspiraten gegründet, die das ist, was der Andreas eben angesprochen hat und was der Tellerrand wohl jetzt in aktiv fortsetzen möchte. Ja gut, ich erzähle vielleicht ganz kurz die Entstehungsgeschichte und die Zusammenarbeit, weil viele das Projekt vielleicht noch nicht kennen. Entstanden ist das aus einem Termin, den wir im August am 26.08. in Dortmund zusammen hatten. Wir haben festgestellt, dass wir verschiedene Aspekte unseres Bildungsprogramms, was wir gerne in das Wahlprogramm 2013 bringen wollen, ja durchaus auch in anderen Ländern, in Bundesländern, ja schon angedacht, erarbeitet, vielleicht auch schon weiter durchgeführt wurde. Und dann haben wir uns aufgemacht, der Manfred, also der Masch und ich, wir haben geguckt, was machen denn andere Länder? Und ich habe dann als erstes den Algol, also den Michael Kittlaus angesprochen, weil wir uns halt kennen über die Grenze, weil ich wohne direkt an der hessischen Grenze. Und bin dann auch das erste Mal in den Bildungsmumble der Hessen mit reingerutscht und fand das ganz interessant und habe dann eigentlich festgestellt, dass die Themen natürlich identisch sind, klar, dass aber auch sogar fachlich, also jetzt bei den Bayern zum Beispiel, der der Pate ist heute leider nicht da, der lässt sich entschuldigen, zu dem auch engen Kontakt besteht. Die haben zum Beispiel das Open Education Resource, haben die also schon, OER, haben die schon sehr weit erarbeitet. Daraus haben wir dann festgestellt, ja, die Bildungs-AKs arbeiten unterschiedlich. Es ist, manche treffen sich, da gibt's dann gar keine Mumble-Sitzungen. Einige haben regelmäßige Mumble-Sitzungen und ich dachte einfach, das ist relativ schwierig, sich einen Überblick zu verschaffen, wenn man jetzt mal guckt, was ist denn in Deutschland im Bildungsbereich bei den Piraten so los. Und dann habe ich dann die Idee gehabt, Mensch, der Teller ist ja das Land, in dem ich mich befinde, und ich muss einfach über den Tellerrand hinwegschauen in andere Länder, um vielleicht nicht bei einer Antragskonferenz 16 Mal den Antrag XY zu haben. Zumal halt, wie schon gesagt, in allen Ländern. Ich habe dann recherchiert und habe geguckt, was ist denn in der Bundesliste, und da ist es schon schwierig, da gibt es viel Themen, Thema Homeschooling, und ich habe dann auch überlegt, es ist ja eigentlich keine Bundesarbeitsgemeinschaft Bildung, sondern es ist ja nur, soll ja nur ein Netzwerk darstellen. Das heißt, es ist jemand da, oder wir sind mit mehreren Leuten in diesem AK, der sich jetzt gründen soll, die einfach aktiv daran beteiligen, den Austausch, untereinander twittern, telefonieren, sprechen, zu verschiedenen Terminen gegenseitig einladen. Also dieses Socializing ganz bewusst und ganz aktiv unter den Ländern hervorbringen, dass dann vielleicht auch Länder sich zusammentun, gemeinsame Bildungsanträge machen. Aber der Tellerrand soll keine eigenen Anträge stellen, sondern er soll wirklich nur diese Kultur der Zusammenarbeit und der Anträge unterstützen. Da haben wir eine Seite erstellt, das war der Michael Kittlaus, der Alkohol. Wir haben dann zusammen gedacht, da muss eine Seite her, haben die Matrix erstellt für die Seite, Anträge gebracht. Die Seite ist unter der wiki.piratenpartei.de Tellerrand, also einfach am Ende Tellerrand ist die zu sehen. Dort versuchen wir zurzeit gut zu fliegen, die Mumble-Daten und die Realtreff-Daten, sodass, wenn man auf diese Seite guckt, meine oder unsere Idee ist, ich gehe von oben nach unten durch und kann gucken, was gerade aktuell los ist. Wer mumbelt, wer trifft sich wo, als Einstiegsseite für jeden, für Außenstehende auch oder auch für Piraten, die sich im Wiki irgendwie nie zurechtfinden und nie den passenden Ansprechpartner finden. Dort sind alle verzeichnet. Und darum geht es, dass wir wirklich halt so eine Oberfläche haben, dass man vielleicht auch wirklich als Außenstehender einen guten Überblick am Anfang bekommt. Das Ganze ist im Aufbau. Sicherlich wird es lange dauern. Auf der anderen Seite habe ich festgestellt, dass sehr, sehr, sehr, sehr viele nette Leute da sind, mit denen man Kontakt kriegen kann, über Bildung sprechen kann. Und ja, und ich glaube einfach, dass das relativ schnell die verschiedenen AKs der Bundesländer den Bezug zum Tellerrand finden, dort ihre aktuellen Themen, Ansprechpartner und Mumble-Termine fliegen oder auch Realtreff-Termine fliegen. Und wir so die Möglichkeit haben, immer schnell einen Überblick zu bekommen, an welchen Bildungsthemen arbeiten wir denn gerade. Und diese Ressourcen, die wir haben, die vielen guten Leute, die da sind, Pädagogen, Lehrer, auch IT-Spezialisten, dass die zusammenkommen und dann auch Themen vielleicht auf Barcamps oder so erarbeiten, die sie vielleicht vorher untereinander schon ausgetauscht haben, weil sie im Tellerrand gesehen haben, Mensch, du arbeitest ja ganz genau an dem gleichen Thema. Und da gehört viel Pflege zu, da gehört viel Arbeit zu, dass man immer wieder die Leute anspricht und sagt, was sagt ihr aktuell? Und diesen Motor, den wollen wir eigentlich darstellen. Und ja, wie schon gesagt, am Samstag haben wir in Dortmund unser Vorbereitungstreffen für den Bundeskongress am Bundesparteitag am 25. November. Und dann wollen wir das als AK gründen. Und ja, ich hoffe, dass viele sich beteiligen, auch im Rahmen des AKs. Eine Mailingliste soll es geben, über die man dann koordinieren kann, mit der man arbeiten kann. Und ich hoffe, dass das angenommen wird, und freue mich drauf. Und wie schon gesagt, wir haben viele nette Bildungspiraten, habe ich gefunden. Und es macht also einen Heidenspaß. Also die Frage ist einfach, ob wir es als AK auf NRW-Ecke gründen sollen oder als AG vielleicht auf Bundesebene, können wir vielleicht nachher kurz noch besprechen. Es geht darum, die Piraten, die eben an ähnlichen Themen arbeiten, zu vernetzen, damit wir zum Beispiel auch vermeiden, dass wir vor Parteitagen fast identische Anträge einreichen. Ist in der Vergangenheit immer wieder mal passiert, geht auch anderen Bereichen immer wieder so. Es ist wirklich schlau, dass wir uns vernetzen und vor allem auch gucken, dass wir nicht irgendwelche Lücken im Programm haben, nur deswegen, weil wir unsere Schwerpunkte ja fast alle identisch gesetzt haben. Das hat natürlich auch noch einen keinen Hintergedanken, sondern einen ganz wichtigen Gedanken. Im Endeffekt sind sich, glaube ich, viele einig, dass wir dieses Kauderwelsch der 16 Bundesländer und der 16 Hoheiten über Schule eigentlich beenden müssen und dass das in die Bundeshoheit gehen soll, während die Verwaltung gerne in den Ländern bleiben kann. Das ist natürlich auch ein Gedanke. Was man dazu noch sagen muss, wir müssen nicht unbedingt eine Mailingliste aufsetzen, die haben wir schon, nämlich mit den Bildungspiraten. Dann können wir das nämlich wunderbar miteinander verknüpfen. Meine Idee, würde ich sagen. Die Idee ist prima, aber eigentlich wäre es schön, wenn da dieses Tellerrand ganz klar auch ersichtlich wäre. Denn diese Bundes-AG-Mailingliste war ja wohl eine Zeit lang ziemlich zugespammt. Und insofern ist sowas zu übernehmen, hat dann auch so kleine Häkchen. Die Bundes-AG Bildung ist das eine und die AG Bildungspiraten das andere. Die AG Bildungspiraten ist als Vernetzungs-AG auf dem Bundesbildungstreffen in Frankfurt Anfang des Jahres gegründet worden. Und diese Mailingliste ist relativ unbesucht und auch relativ unbeschadet momentan. Von daher, da kann man durchaus eigentlich mit anfangen. Also im Endeffekt ist das, was Tellerrand darstellt, glaube ich, das, was wir gerne mit den Bildungspiraten gemacht hätten, dann aber einschlafen haben lassen. Ja, vielleicht machen wir das auch am besten noch in einem Mumble-Treffen wieder. Monopol stellt gerade die Frage, warum kein bundesweites Programm gewünscht ist. Ja, lass mich mal stellen. So war jetzt so eine Kurznotiz. Ich selber habe das aus meinem in meinem Leben an vielen Stellen, weil ich immer an Grenzen gewohnt habe, als sehr, sehr negativ empfunden, dass die Bundesländer sich da so einen Doppelauspuff anschrauben, indem sie Unterschiede in ihren Schulsystemen machen. Wechsel sind schwierig, das fängt mit den Ferien schon an und so. Jetzt hätte ich erwartet eigentlich, dass wir als Piraten sagen, wir machen da bundesweit auch eine Initiative, die sagt, wir müssen diese Dinge so vereinheitlichen, dass Wechsel und so weiter problemlos möglich werden. Das habe ich jetzt aber bei euch nicht gehört und hatte es vorhin im Vorgespräch auch schon gesagt, dass viele Dinge eben nicht auf Bundesebene als Anträge formuliert werden. Kannst du da einen Hintergrund beleuchten, warum ihr das nicht machen möchtet? Also letztendlich geht es natürlich schon in die Richtung, dass wir hoffentlich innerhalb von Deutschland das Ganze deutlich vereinheitlichen. Also vereinheitlichen im Sinne von gemeinsame Grundlagen, dass dieser Wechsel endlich deutlich einfacher möglich ist. Ich denke einfach, dass es so ein pragmatischer Ansatz ist, über eine Kompatibilität, die du zum Beispiel über so ein Kurssystem hinkriegen kannst, auch wenn vielleicht ein Bundesland die ein oder andere Ecke anders auslegen würde, ist wahrscheinlich eher durchsetzbar, als wenn du jetzt sagst, wir wollen das komplett ändern. Denn Bildungspolitik ist sozusagen der große Einflussbereich der Länder. Das wird sich in absehbarer Zeit nicht ändern. Also das zu fordern, nur auf dieser Forderung dann zu beharren, ist etwas kurzsichtig. Und wir glauben natürlich auch, und da ist auch der Tellerrand für uns so wichtig, dass wir eben über die Länder von letztendlich unten nach oben vor allem Bildungsprogramm entwickeln müssen. Also eine Aussage aus dem NRW-Bildungsprogramm ist keine Reformen von oben nach unten über Lehrer, über Eltern, über sämtliche Betroffenen hinweg. Und ich fürchte, dass wenn sowas im Bund kommt, dass genau das der Effekt wäre. Und so haben wir die Möglichkeit, von unten nach oben über Schulreformen und diese Kompatibilität letztendlich das Bildungssystem so zu optimieren, dass wir eben den gleichen Effekt hast, aber hoffentlich eben nicht die Negativeffekte, die solche Großreformen immer mit sich bringen. Also Realpolitik, ne? Wenn sich da die Bildungspolitiker oder die in den Arbeitskreisen Bildungspolitik, die Piraten, verständigen über den Tellerrand hinaus, dann besteht natürlich auch die Möglichkeit, von vornherein das, was man ändern will, in den einzelnen Bundesländern auch gemeinsam anzugleichen im piratigen Interesse und im Interesse vor allem der Schüler. Monopol, ich möchte vielleicht auch nochmal darauf hinweisen, was ein Problem ist, auch wir haben also in NRW eine Verfassung, wo also auch gerade diese konfessionellen Schulen sehr stark favorisiert sind. Wir haben sehr viele konfessionelle Schulen, die wir zum Beispiel in anderen Ländern nicht so haben. Der Föderalismus ist da ein Problem. Da müsste man auch zum Teil erst Verfassungen ändern, um das anzugleichen. Also NRW müsste sich so ein bisschen von dem Bekenntnis und der Satzschulen trennen und der Finanzierung. Und das sind Prozesse, die über Jahre hinweg gehen. Das ist nicht so einfach. Wir fangen aber an an dieser Stelle und haben auf dem Tellerrand auch den ersten Antrag, den wir gerne ins Wahlprogramm nächstes Jahr nehmen wollen. Wir haben uns überlegt, es gibt unterschiedliche Zeiten der Einschulung. Jedes Land hat mehr oder weniger eigene Zeiten. Das fängt vom 30.06. über 31.07. bis zum 30.09. und bis zum 31.12. Und was unsere Idee ist, wir müssten erstmal bei der Grundschulzeit, die ja im Prinzip als Primarstufe überall konzeptionell gleich ist, zum Beispiel das gleiche Einschulungsalter haben, denn ganz pragmatisch ist es so, wenn du dann aus Baden-Württemberg vielleicht nach Berlin musst, bei der Bundestagswahl gewonnen hast, aber ein Kind hat, was in die Grundschule geht, sich dann plötzlich in einer ganz anderen Altersgruppe wiederfindet, weil ein ganz anderes Einschulungsalter da ist. Das sind so erste Ansätze, die man vielleicht finden kann, wo wir gemeinsam sagen, alle Bundesländer, alle Bildungspiraten, ja, das unterstützen wir. Wir wollen einen Termin haben, weil es macht keinen Sinn, dass jedes Land einen unterschiedlichen Einschulungstermin hat. Und damit fangen wir an und müssen natürlich Stück für Stück uns ranarbeiten, gucken, wann Verfassungen vielleicht geändert werden können. Das ist ja schwierig, eine Verfassung zu ändern, aufgrund der Option, dass du eine Zweidrittelmehrheit brauchst. Also das ist ein langer Prozess. Du meinst Einschulungsalter, nein? Das Einschulungsalter der Grundschulkinder. Meintest du die Stichtagsregelung? Ja, also das die Stichtagsregelung bei der Einschulung. Also der Andreas hat ein paar Mal gezuckt, aber er kam nicht durch. Ah, vielen Dank. Ich muss mich auf dem Podium zu Wort melden oder kann ich einfach reinreden? Du darfst einfach reinreden. Okay, mir ist wichtig, dass man zwei Fragen unterscheidet, die mal durcheinander geworfen werden. Nämlich die eine ist, ob man eine Bildungshoheit des Bundes oder der Länder haben möchte oder wie man damit umgeht. Das ist eine inhaltliche Frage. Die andere Frage ist, wie soll die Meinungsbildung innerhalb der Piratenpartei passieren? Und da habe ich große Bauchschmerzen, wenn es irgendwie eine bundesweite AG gibt, die Anträge vorgibt, die beschlossen wird und die Länder müssen die schlucken. Solange es Themen gibt, die in den Ländern strittig sind und diskutiert werden, finde ich, sollte auf Bundesebene möglichst nichts entschieden werden. Und dann, wenn es irgendwann Ergebnisse gibt, sollen die von unten nach oben hochgetragen werden. Und das ist genau die Sache, die man mit dem Tellerrand erreichen kann. Genau, damit werden wir auch zu dem Bogen, zu dem Nicht-Antrag, der noch in der Tagesordnung heute steht. Also der Nicht-Antrag würde darin bestehen, dass wir gemeinsam länderübergreifend als Bildungspiraten einen Antrag einbringen, als Konkurrenzantrag zu den Bildungspflicht, Schulpflicht, Unschooling, Homeschooling, sonst was Anträgen, die voraussichtlich kommen werden. Nämlich, dass die Aussage im Bundesprogramm der Piraten, wohlgemerkt im Bundesprogramm und nur dort, zu dieser ganzen Thematik Homeschooling, Unschooling, Schulpflicht, Bildungspflicht und so weiter in diesem Wahlkampf Anführungszeichen, Leerstelle Anführungszeichen ist. Sprich, dass wir keine Aussage dazu machen, einfach weil es im Moment kein Bundesthema ist. Es ist auch kein Thema, was im Moment in der Bundespolitik im Wahlkampf relevant sein wird. Und vor allem, es ist ein laufendes Thema in fast allen unseren verschiedenen Ländern. Es haben sich zwei Länder ganz klar positioniert. Das ist einmal Berlin mit dem Positionspapier, einmal NRW mit dem Bildungsprogramm. Ich denke, dass wir diese Debatte auch wirklich als Piratenbasis ganz, ganz breit laufen lassen müssen, weil die wenigsten Piraten bisher tatsächlich auch nur eine Vorstellung haben, was die Konzepte in ihrer Gesamtheit für Konsequenzen haben. Wir müssen für uns auch abklären, was für politische Konsequenzen eine Änderung hat, also auch zum Beispiel Haushaltsfragen. Wenn wir zum Beispiel, wie wir jetzt bei den Förderschulen gesehen haben, bestimmte Konzepte ändern, wie dann plötzlich möglicherweise Haushalte sich auch verändern. Da freut es mich besonders, dass Sepp sich schon bereit erklärt hat, dass wir im Frühjahr eine Real-Life-Bildungskonferenz, wo wir solche Sachen auch diskutieren werden, in Frankfurt organisieren will. Sag doch nochmal das Datum, was wir über Twitter ausgemacht hatten ungefähr. Ich habe es nicht mitgekriegt. Ich habe noch kein Datum gesehen, sorry. Aber der Wilk war in der Twitter-Diskussion. Ja, hast du das noch im Kopf? Ja, ich habe jetzt den Kalender nicht direkt vor mir. Müsste vielleicht einer gucken, der gerade einen Kalender hat. Ich habe mein Handy nicht da, aber ist das Wochenende nach Karneval? Du bist sicher, dass da keine Aufstellungsversammlungen, Parteitage oder sonst was drauf liegen? Also so ich das jetzt gesehen habe, nicht. Sicher kann man nie sein. Da müsste ich alles abgreifen, aber soweit ich gesehen habe, ist das relativ frei, weil die meisten Aufstellungsbereiche finden Dezember, Januar statt. Und danach ist ein bisschen Ruhe für den Bundestagswahlkampf und dann kommen ja nochmal so programmatischer Parteitag und aber das wird dann wahrscheinlich erst im März dann laufen. Wir haben keine Aufstellungsversammlung für Direktkandidaten im Dezember. Wir sollen die laut Landesvorstand nach der Aufstellungsversammlung am 26., 27. in meiner Tagen machen. Ja, wie schon gesagt, ich meine, in meiner Tagen zum Beispiel haben wir in NRW diese Aufstellung der nicht Direktkandidaten, sondern Listenkandidaten. Und danach kommt halt eben in den Wahlkreisen die Wahl der Direktkandidaten. Und dann ist, ich habe das jetzt geguckt, wir haben dort im Februar nach Karneval, es müsste der 16. Februar sein, aber bitte nicht schimpfen, wenn es dann doch ein Freitag ist anstatt ein Samstag, weil ich jetzt keinen Kalender habe. Aber ich denke, dass da ist nicht viel los. Ich habe schon mal geguckt, ich habe da nicht viel gefunden in dieser Liste, die wir haben auf dem Wiki. Aber da können wir ja nochmal intensiv nachforschen und gucken. Also wir haben in Hessen auf jeden Fall zwei Aufstellungsversammlungen im ersten Quartal und da laufen jetzt die Ausschreibungen. Von daher kann ich da auch noch nicht garantiert zusagen. Der 16. ist ein Samstag. Wie gesagt, der aktuelle Stand ist, wir planen fürs Frühjahr eine Bildungskonferenz in Frankfurt. Termin hängt gerade von anderen Terminen ab, aber es ist in Planung. Wer Interesse hat, bitte einfach ein Auge drauf halten, wann sie letztendlich de facto durchgezogen wird. Ja, und dann, wenn wir die, du hast ja nochmal gerade eben angesprochen, ob das jetzt eine Bundes-AG ist oder der AK in NRW. Ich persönlich, mir ist das egal, die Arbeit ist dieselbe, die Inhalte sind dieselbe, es ist vielleicht eine andere Ebene, auf der man sich befindet. Für die anderen, die halt Interesse auch haben, mitzuarbeiten, es gab schon auch über die Mailing-Liste des AK Bildung, beziehungsweise auch direkt als Mail, viele Interessierte, oder viele ist übertrieben, aber einige, die interessiert sind, mitzumachen. Da würde ich halt vielleicht mal gucken, dass man auf der Seite des AK Tellerrand gelegentlich guckt, vielleicht nochmal so in 14 Tagen. Da wird dann sicherlich mehr draufstehen, auch vielleicht dann die Adresse der Mailingliste, die wir letztendlich verwenden, also die der Bildungspiraten, was ich durchaus auch interessant finde, oder vielleicht doch eine eigene Mailingliste haben. Und dann geht es los und könnt ihr die Mailingliste natürlich abonnieren. Und da geht es, dann kommen solche Termine wie gemeinsame Treffen von Bildungspiraten der Bundesländer, werden natürlich da sehr intensiv kommuniziert und sicher natürlich auch großgepostet auf die individuellen AK-Seiten oder Mailinglisten, aber da geht's dann rüber. Also ich freue mich jedenfalls sehr, dass die Bildungsdiskussion auch in den Ländern jetzt wieder sachlicher wird, dass wir uns daran erinnern, dass wir viel, viel mehr Gemeinsamkeiten als Trennendes haben und dass wir alle am gleichen Strang ziehen. Also als Piraten eine vernünftige Bildung, Schule, vernünftiges Umfeld hinkriegen wollen und ich bin sicher, wir werden das auch schaffen. Das ist unsere Zukunft. Ich würde gerne noch wissen, wer die Adminrechte für die Bildungspiratenliste hat. Hier. Sepp, du? Ja, unter anderem und der Rotep auch. Ja, vielleicht könnt ihr dann mal die Liste rumschicken, dass wir uns da eintragen können und dass wir die dann auch wirklich für uns nutzen. Ja, könnt ihr einfach kapern. Steht im Wiki unter Bildungspiraten. Und ich gebe das auch gerne weiter, also auch den Zugang. Ja, dann verlinkt die doch einfach auf der Seite vom Tellerrand. Wird gemacht. Genau, und dann fangen wir an zu kapern. Was ich ganz vergessen habe, eben, es gibt auch einige Bundesländer, wo Bildung, Baden-Württemberg fängt langsam wieder an, weil ja da der Sebastian halt sehr aktiv war früher und der natürlich dann in den Landesvorstand gegangen ist und dann plötzlich so eine Lücke entstand. Was ich persönlich wichtig finde, ist auch, es gibt einige Länder, da findet relativ wenig statt oder zumindest ist es nach außen wenig zu sehen. Ich muss ja immer so ein bisschen davon ausgehen, ich kann jetzt nicht nach Thüringen fahren und an die Tür klopfen, sondern ich muss einfach gucken, was finde ich jetzt auf den Seiten. Es gibt einige Länder, da ist nicht so viel und da können wir als Tellerrand vielleicht auch mal aktiver gehen und sagen, Mensch, macht doch was in eurem Land, Bildungspiraten vor Ort unterstützen, um vielleicht wirklich auch einen gut funktionierenden Bildungs-AK in dem Land hervorzubringen. Das ist vielleicht auch eine Aufgabe, die ich so sehe. Ja, Baden-Württemberg ist Christoph schon da. Ja, aber ich bin da ja Einzelkämpfer, dazu auch Zugeschmackter, weil ich ja auch ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen eigentlich komme. Aber wie gesagt, also ich möchte zusehen, dass wir bei uns die AG-Bildung wieder so ein bisschen aktiver werden lassen. Also soweit ich gesehen habe, die Wiki-Seite ist, glaube ich, in den letzten 2 oder 3 Monaten nicht aktualisiert worden. Mailingliste tut sich offenbar auch wenig und ich muss einfach mal gucken. Ich glaube, dass ja Senka da relativ aktiv war früher und ob ich da über sie nicht nochmal wieder eine Sache zum Laufen kriegen kann. Wollte ich dich gerade darum bitten, dass du dich mit Jasenka mal kurz schließt, weil die wirklich einen sehr guten Überblick hat und vor allem sehr, sehr strukturiert an das Ganze rangeht. Manchmal zu strukturiert, aber da sollten wir auf jeden Fall zusammenarbeiten. Ja, machen wir. Finden wir wahrscheinlich in jedem Bundesland dann wenigstens einen. Und wenn der sich erstmal in den Tellerrand bzw. in die Bildungspiratenliste einklingt, kann man von da aus nämlich ganz gut weitersehen. Gut, dann würde ich sagen, wenn noch Fragen sind, machen wir noch ein paar Fragen und würden dann den offiziellen Teil so gegen 10 hier auch abschließen, wie wir es geplant hatten. Genau, da haben wir die erste Frage vom Contio. Der wird zwangsgemoved. Contio, sprich. Ja, Tellerrand hatte ich mir eigentlich was ganz anderes drunter vorgestellt. Es geht ja jetzt scheinbar darum, dass man bundesländerübergreifend arbeiten möchte. Aber mal über den Tellerrand der heutigen Bildungspolitik drüber hinaus zu sehen, wo Fragen, wie was ihr da gerade diskutiert habt, beispielsweise Einschulungstermine eigentlich gar keine Rolle mehr spielen. Es geht darum, dass einige Leute Modelle entwickeln, wo die Schule, wie wir sie heute kennen, vollkommen über den Haufen geworfen wird. Es ist eben so, dass wir alle durch dieses Schulsystem gegangen sind, so wie wir es heute kennen, mit Räumen, Schulen, Lehrern und Schülern. Und die wollen also dieses ganze Schulsystem komplett über den Haufen werfen, unter der Maßgabe, dass es tausende von Stunden ein Schüler an der Schule verbringt und der Output verhältnismäßig mäßig dafür ist, für den Aufwand an Stunden, der dafür gebraucht wird. Und da habe ich mal einen Link zu einer Doku, den ich jetzt gleich mal poste. Die ersten 3 Teile dieser Playlist beschäftigen sich mit diesem Thema. Ja, also das ist genau die Debatte, die wir meinten. Die soll auch laufen. Die soll gerade bei den Piraten auch an der Basis laufen, auch in den Ländern. Das ist das, was wir eben genau nicht über irgendwelche Bundesbeschlüsse abwirken wollen. Also da sehen wir eben gemeinsam die Gefahr, dass wenn jetzt tatsächlich Bildungsanträge zu einem Bundesprogramm auf dem Bundesparteitag beschlossen würden, dass genau solche Fragestellungen abgewürgt werden. Und das ist so ziemlich das Gegenteil von dem, wie wir Piratenpolitik machen wollen. Wir sollten über solche Konzepte reden, über die Stärken und Schwächen, über Vor- und Nachteile von Schule und Lernen, auch wie wir das organisieren wollen, nicht organisieren wollen. Aber wie gesagt, Tellerrand hat tatsächlich da einen viel pragmatischer, realpolitischeren Ansatz dahingehend, dass es da jetzt um konkrete Vernetzung der bereits beschlossenen Wahlprogramme geht, damit unter den Ländern dann wiederum ein besserer Austausch entsteht. Also es ist eine andere Ausrichtung. Ich schmeiß da vielleicht mal einen Namen aufs Tablett. Das ist der Göttinger Neurobiologe Gerald Hüther. Und der hat ein ganz interessantes Buch geschrieben. Ich habe den Titel jetzt nicht. Ich glaube, es heißt Schule ist, nein, es heißt nicht Schule ist Energieverschwendung, aber es geht so in die Richtung. Sollte man jeder ist hochbegabt. Ja, sollte man, danke, alle Schüler sollte man vielleicht mal lesen. Naja, gerade weil wir ja auch die neuen Konzepte jetzt in der Politik benutzen, wie zum Beispiel Mumblepad etc. pp., was bis jetzt keine andere Partei gemacht hat, wäre es natürlich schön, wenn wir uns da auch ein bisschen zeigen. Ja, wie gesagt, also die Debatte soll laufen. Also darum geht es auch genau, dass die eben nicht durch irgendwelche Beschlüsse hier abgewürgt wird. wäre schön, wenn du die Links, die du eben angesprochen hast, mal im Pad hinter deinem Beitrag posten könntest. Und vielleicht können wir ja mal einen dicken Engel zu so einem Themenbereich machen. Genau, also ich hatte auch schon vorgeschlagen, dass wir hier einen dicken Engel machen zu Schulpflicht, Bildungspflicht, Unschooling, Dayschooling, das vielleicht auch einfach mal so ein bisschen Begriffsdefinition für alle, worum geht's überhaupt, wie sehen die Konzepte ungefähr aus, dass wir da vielleicht auch nochmal so auch wieder so von 8 bis 10 einfach mal 2 Stunden so eine Übersicht machen, die dann vielleicht auch als Stream dann für Leute, die sich dafür später mal interessieren, zum Abruf bereitsteht. Da dürft ihr mich dann gerne als Moderator anwerben, wenn ihr das möchtet. Gibt's weitere Fragen? Keine Tellerrände, keine Nicht-Antragsfragen und so weiter, gar nichts mehr. Leute, ihr enttäuscht mich. Offensichtlich haben wir so viel geredet und erklärt, dass alle Fragen sich jetzt erübrigt haben. Gut, gut. Ihr wolltet am Wochenende euch nochmal real live treffen? Ja, in Dortmund, im Kölninghaus. Das ist die ganz normale Antragskonferenz für NRW, also Vorbereitung für Bochum. Und da werden wir eben auch nochmal ein paar... Ach so, doch, wir haben doch noch ein Thema. Und zwar in Nordrhein-Westfalen haben wir die Forschungspolitik übrigens aus der Bildungspolitik ausgegliedert. Unter anderem, weil das auch im Landtag bei uns so ist und uns bewusst wurde, dass wir auch mehr Positionen zu Forschungspolitik entwickeln sollten als Piraten. Dazu haben wir bereits einen Antrag fertig, zu dem ich jetzt den Link nicht zur Hand habe, aber vielleicht ist Wilk besser als ich. Okay, weil ich gebe dir mal den Lutz rüber, der steht nämlich gerade neben mir, der ist in der Forschungspolitik. Bitte. Hallo zusammen, Lutz Martini. Wir haben gerade Nordrhein-Westfalen, Berlin und Baden-Württemberg, da war übrigens auch nur einer, wie ich gerade mitgekriegt habe, über diesen Antrag, den Kevai gerade angesprochen hat, gesprochen. Und wie die Berliner, das waren 5 Leute, werden sich noch bis Samstag äußern. Im Großen und Ganzen sind wir einig, dass der Antrag, den wir am vergangenen Montag in Nordrhein-Westfalen formuliert haben, die Aussage der Partei trifft. Sie werden sich dazu aber nochmal äußern. Und wir haben gesagt, okay, wir wiederbeleben eine Arbeitsgruppe, also bundesweit, FOWIPOL, möglicherweise werden wir sie umbenennen, Forschung, Wirtschaft, Politik, Wissenschaft, Politik. Und in Nordrhein-Westfalen bleibt der Arbeitskreis lokal, der sich aber natürlich auch mit übergreifenden, länderübergreifenden Dingen beschäftigen wird. Aber auf Landesebene soll es dann lokale Landesebene Forschungsarbeitskreise geben, die dann dem Bundesarbeitskreis, der zurzeit FOWIPOL heißt, zuarbeiten sollen. Danke für den Hinweis. Hier haben wir noch von Rainer eine Bemerkung. Ja, ich wollte jetzt, jetzt ist der Mammel hier gleich Schluss. Das Thema Nichtantrag, es bezog sich nur auf dieses Thema Bildungsrecht, Bildungspflicht oder Schulpflicht versus Bildungsrecht. Ganz genau, also es geht nicht um... Die anderen Anträge, um die ging es, ich hatte es jetzt so verstanden, geht es generell darum, machen wir überhaupt Bildungsanträge für den Bundesparteitag, weil Bildung ja eben Ländersache ist und wir da ja auch, wie wir gerade gehört haben, erstmal nichts Grundlegendes dran ändern wollen, fallen die dann alle weg? Weil ich hatte ja noch einen gemacht zum Thema Hochschuldidaktik, Hochschulpädagogik, wenn man so will. Also sinnvoll ist natürlich, wenn wir nur die Anträge auf Bundesebene beschließen, die tatsächlich Bundesthema sind. Also das ist OER, also Open Educational Resources. Da werde ich auch einen Antrag, der ist dann glaube ich unter Sonstiges stellen, dass wir die Tape Town Declaration als Piratenpartei unterzeichnen. Das ist also, für die, die nicht wissen, was OER ist, das ist sozusagen CC-Lizenzen auf Bildungssachen und dass wir das staatlich fördern und dahin stehen. Also wir haben das für NRW schon vor Jahren unterschrieben. Ich werde den Antrag stellen, dass wir das als Bundespartei auch noch unterzeichnen. Da kommen, glaube ich, auch noch weitere OER-Anträge. Dann eben diese Einschulungsgeschichte ist eine Bundessache. Also immer da, wo es sinnvoll ist und Bildungsbereich bunt ist, ist natürlich auch total sinnvoll. Wir sollten nur nicht versuchen, den Ländern über den Bund irgendwelche Bildungskonzepte vorzuschreiben, die eigentlich in den Ländern gerade mitten in der Entwicklung sind. Also das wäre einfach so völlig entgegen jedem Denken, wie wir sonst an Politik rangehen. Das heißt, der Antrag, den ich da mache, den kann ich wieder zuziehen, beziehungsweise den müsste man dann im Tellerrand bearbeiten. Also es kann dich sowieso keiner davon abhalten, Anträge einzureichen, aber ich kenne den jetzt noch nicht. Wir können im Tellerrand gerne mal drauf gucken, ob der irgendwie die Länder betrifft oder nicht. Ja, wir haben ihn ja im AK Bildung diskutiert. Also der kommt ja aus dem AK Bildung NRW. Von daher ist er jetzt nicht nur von mir. Wie gesagt, also ich stehe jetzt im Moment auf dem Schlauch, welcher Antrag es ist. Und es geht aber hier bei diesem Niedertag tatsächlich nur um Bildungspflicht, Schulpflicht und so. Weil in Brum auch Zeit kosten würde ohne Ende. Und die haben wir einfach nicht. Also es macht weder inhaltlich Sinn noch organisatorisch, da im Moment Position dazu zu beziehen auf Bundesebene. Also darum geht es im Moment bei dem Nicht-Antrag. Der Radbert hat gerade eine Liquid Feedback-Initiative gepostet. Was ist dann damit? In Zeile, und das ist so klein gedruckt, dass ich es nicht lesen kann. 42. Na, ja, das muss ja die Antwort sein. Seit neuestem im Liquid, da steht eingebracht vom Arbeitskreis Bildungs, Politik NRW und es geht darum, ist unsere Position aus dem Wahlprogramm, die jetzt offensichtlich ins Bundesprogramm soll, die Bildungsverantwortung aus den Ländern an den Bund zu übertragen. Und das ist eingestellt als Programmentwurf. Von daher verstehe ich jetzt die Aussagen nicht so ganz. Ja, ich verstehe sie auch nicht und ich hätte das auch noch angesprochen, dass wir bestehende Arbeitsstände hier völlig ignorieren bzw. negieren. Ich kann gerade nicht. Von wem ist denn der Antrag? Wer hat den da reingestellt? Wir. Ja, dann weiß ich welche. Also, ich weiß nicht genau, was ihr gerade macht. Also es ist natürlich niemand daran gehindert, Anträge zu stellen. Die Frage war nur, ob der Tellerrand selbst nochmal bundesweit Anträge stellen soll, oder verstehe ich das falsch? Nee, das nicht. Also wie schon gesagt, der Tellerrand, die Anträge wurden jetzt über den Tellerrand kommuniziert, sind aber aus dem AK Bildung NRW und der Tellerrand selbst, so sehe ich das, würde halt eben keine eigenen Anträge, Gesamtanträge forcieren, sondern gucken, dass er die Diskussion über vielleicht Anträge, die eingereicht werden, unter den Ländern ja ein bisschen ans Laufen bringt. Genau, und dieser Nicht-Antrag betrifft wirklich nur diesen einen Aspekt, Schulpflicht, Bildungspflicht, Unschooling und so weiter. Ist das nicht ein ganz zentrales Element der Bildungspolitik, genau das? Und läuft diese Initiative, die da verlinkt ist, jetzt dem nicht entgegen? Welche Initiative ist jetzt verlinkt? Auf der Wiki-Seite, auf der Pet-Seite, meine ich. Es geht darum, die Bildungsverantwortlichkeit eben auf den Bund zu schieben. Ja, ja, das habe ich vorhin schon mal versucht zu erklären. Es sind zwei verschiedene Fragen, ob wir uns für die Bildungshoheit des Bundes aussprechen oder ob wir darüber reden, wie die Piratenpartei intern die Meinung bilden soll. Und es geht darum, also wenn wir langfristig die Bildungshoheit im Bund haben wollen, wir müssen ja da eine Konzeption haben. Also es geht darum, zu sagen, ja, wir wollen, oder auch nicht, werden wir sehen, was der Parteitag sagt, den Bund letztendlich als zentrale Bildungsinstitutionen hier in Deutschland haben. Aber es geht im Moment darum, dass wir uns nicht hinstellen und als Parteitag jetzt sagen, und so soll das ganz konkret schon aussehen. Also wenn wir uns jetzt hinstellen und sagen, was weiß ich, wir schaffen sämtliche Bildungsinstitutionen ab und sagen, wir machen grundsätzlich nur noch Bildung auf Marktplätzen. Ja, dass wir uns solche Sachen im Moment verpflichten, dass wir aber durchaus zu der Aussage kommen sollen, wie auch immer Bildung mal aussehen soll, das soll einheitlich für alle Bundesländer sein. Also das sind wirklich zwei verschiedene Kisten. Na, wenn wir so eine Sache auch irgendwann haben wollten, dann ist es irgendwie für mich die Voraussetzung, dass alle Bundesländer auch mitmachen, also alle Landesbildungs-AGs oder wie auch immer. Wenn eine wirklich missliche Lage, wenn wir auf Bundesebene sowas beschließen würden und 3-4 Landesverbände von da ab gegen den Bund arbeiten müssen. Ja, das soll natürlich nicht passieren. Deswegen müssen wir sehen, dass wir in den Tellerrand oder auf diese neue Mailingliste dann auch wirklich aus den einzelnen Bundesländern wirklich beraten finden, die sich mit Bildungspolitik beschäftigen oder beschäftigen wollen. Ja, und vor allem eben, dass wir als Piratenpartei tatsächlich zu Bildungskonzepten kommen, die wir in breiter Basis vertreten können. Also es soll nicht nur in einem Land sein, sondern es soll länderübergreifend sein und dass wir als Piraten eine relativ klare Konzeption haben, wie wir uns Bildung vorstellen. Und das sind wir eben noch verdammt weit davon entfernt. Also da brauchen wir noch ganz viel Diskussion untereinander. Wir brauchen noch ganz viel Meinungsbildung und wir brauchen auch noch ziemlich viel Streit. Also das ist natürlich eine Debatte, die auch ganz, ganz emotional geführt wird und die sollten wir uns auch wirklich von der Zeit her gönnen. Also da was übers Knie zu brechen, tut uns nicht gut und tut auch unserer politischen Vision nicht gut. Naja, aber in der Initiative steht sehr konkret, Gesetzgebung und Richtlinienkompetenz für das Bildungswesen müssen von den Bundesländern auf den Bund übergehen. Da steht aber nichts über die Inhalte dieser Aussage. Ich möchte vielleicht, also ich nochmal an OTEP sagen, sicherlich klar, dass wir haben, es war ganz klar, als wir angefangen sind, auf den Bundesparteitag uns vorzubereiten und die Idee des Tellerrands hatten, war uns auch klar, das schaffen wir alles nicht bis zu dem Bundesparteitag im November alle unter einen Hut zu kriegen. Ich werde persönlich, also dafür stehe ich und ich glaube, bin da auch sehr zuverlässig, das wissen auch alle, dass ich da sehr zuverlässig bin, werde gucken, dass ich wirklich jedes Land intensiv bearbeite, wirklich, dass sie reinkommen mit in den Tellerrand. Ich werde drum bitten und betteln, dass man halt da aktiv wird und wo keine Aktivitäten sind, versuchen wir auch Aktivitäten anzustoßen. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Und ich denke mal, dass das sicherlich noch nicht innerhalb der nächsten Wochen voll funktionieren wird. Aber es ist vielleicht eine Idee schon für kommende Landtagswahl, nach der Bundestagswahl und dann vielleicht auch für Wahl wie Europawahl oder so. Da hat man dann vielleicht schon so weit aufgestellt, dass das alles zusammenspielt, dass man auch wirklich zusammenspielen kann. Bei den Anträgen, die im Leak drin stehen und die auch auf dem Tellerrand verlinkt sind, die sind auch entstanden aus viel Arbeit, die im Juli in dem AK Bildung NRW gelaufen sind, im Anfang August und dann gemündet haben am 26.08. in einem gemeinsamen Treffen. Formulierungen sind zum Teil mit 10, 12 Leuten zusammengefunden worden und stehen erstmal so da. Wir werden am Samstag natürlich besprechen, was aus diesen Ideen der Zeit Juli, August, September nun wird und wie wir die weiter forcieren. Also wichtig ist, glaube ich, auch, dass wir einfach mal auch einen Überblick haben, möglichst auch noch vor Bochum, was alles aus den verschiedenen Ländern auch als Einzelanträge von Einzelleuten kommt, dass wir da auch nochmal drüber reden, einfach damit wir vielleicht auch Schwachstellen sehen und entsprechend auch selber gucken können, wo wir uns vielleicht auch gegenseitig total ähnliche Anträge gerade gestellt haben. Aber was wir jetzt in den letzten Tagen oder Wochen erreicht haben, stellt mal vor, wir hatten ja auch nochmal das Thema Schulpflicht vor einigen Tagen in dem Konferenzraum, also am 23.09. Wo standen wir im April, Mai in dem Kontakt der Länder und wo stehen wir jetzt? Und ich glaube, da haben wir schon echt viel geschafft und untereinander uns kennengelernt, obwohl wir uns vielleicht zum Teil auch gar nicht gesehen haben. Einige haben sich eben bei der Open Mind in Kassel gesehen und das finde ich ganz toll und das macht mich persönlich zuversichtlich, in der kurzen Zeit schon so viele Kontakte geknüpft zu haben, dass das dann in weiterer Zeit halt wirklich auch eine tolle Sache wird. Ja, volle Zustimmung. Aber ich bin ja nicht so der politische Visionär, das überlasse ich dann Kaver, die ist da besser. Ich arbeite aber gerne und knüpfe Kontakte und so können wir uns gut ergänzen, glaube ich. Ja, also gerade bei diesen schwierigen Themen, die auch emotional sind, ich glaube, das war das Sozi-Camp hier auch ein ganz tolles Beispiel, wie Leute, die eben auch als sehr, sehr zerstritten galten, dann letztendlich aufgrund des Camps auch ganz neue Dialoge gefunden haben. Und da müssen wir in Bildung auch hin. Und das hat ja Gründe, warum Leute so engagiert auch an dem Thema dran sind. Und gerade eben auch sehr radikale Ideen teilweise im Raum stehen. Und ich fände es auch unschön, da jetzt tatsächlich zu sagen, nö, das ist nicht direkt umsetzfähig, lass uns erst gar nicht drüber reden. Also wir müssen drüber reden Frühjahr. Real-Life-Diskussionen sind da immer sehr förderlich. Über Bochum rausdenken, genau. So ist es. Ich würde sagen, wir sind sonst soweit durch, wenn nicht noch irgendjemand was ganz furcht unter den Nägeln brennt. Super, dann danke ich allen Anwesenden, auch dem der regen Beteiligung der Zuhörerschaft. Stoppe jetzt mal die Aufnahme und wir sehen uns dann alle in Bochum wieder. Intro- und Outro-Musikstück East Meets West von Matthias Westlund. Das Musikstück steht unter der Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Zu finden auf jamendo.de. Vielen Dank hierfür.